Abend und herzlich willkommen heute hier nach der Vernissage zum ersten offiziellen Programmpunkt der Kupferdächle Themenwoche. Wer bin ich? Es geht in dieser Woche explizit um Identitätsfindung und darum, wie man seinen Weg im Leben findet. Und genau diesen Auftakt wollen wir jetzt machen mit einem, der seinen Weg offensichtlich definitiv gefunden hat. Bitte einen herzlich großen Applaus für Hans Söller. Heute ganz ungewohnt auf der Bühne, ohne Gitarre, ohne Gesang, eigentlich mitten in der Tour. Morgen geht die Wirtshaus-Tour los, total ausverkauft. Wie ist das für dich, direkt mal ein Kontrastprogramm zu normalerweise? Okay. Mein Name ist Fabian Neidhardt, ich habe die Ehre, falls euch keine Fragen einfallen, diejenigen an ihn zu stellen, sodass er erzählen darf. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird, insofern werde ich mich größtenteils zurückhalten. Ich werde nur versuchen, das Thema einigermaßen, du kannst schon sprechen, wenn du magst, das Thema einigermaßen an unserem gegebenen Thema des Abends, außergewöhnliche Lebensformen, alternative Lebensformen zu halten. Falls ich das Gefühl habe, dass es zu weit abdriftet, würde ich euch, sage ich gleich im Voraus, wieder ein bisschen versuchen, auf die Spur zu bringen. Aber ich glaube, das wird nicht so sehr passieren. Gut, gibt es schon eine Einstiegsfrage? Wie geht's dir? Also ich mache jetzt sowas nicht wirklich oft, gell. Und ich bin auch nicht wirklich oft im Fernsehen, aber es ist natürlich schön, wie... Also ich mache sowas einfach nicht oft. Und wenn man das nicht oft macht, dann weiß man eigentlich nicht, was man da macht. Okay. Mir geht es eigentlich ganz gut, so geht's mir. Mir geht es eigentlich ganz gut, weißt du schon, aber natürlich auch mein Wohlbefinden, was damit zu tun, wie es anderen Menschen geht. Das ist halt so. Und darum geht es mir eigentlich auch wieder nicht gut, aber mir geht es gut. Das ist irgendwie so. Ich muss nicht ausflippen, ich muss meine Kinder nicht schlagen, ich muss nicht klauen, ich muss nicht frieren heute Nacht. Also mir geht es eigentlich ganz gut. Also das ist die Frage, ja. Wie geht's? Alternative Lebensform ist das Thema. Heutzutage ist es ja eher so, der Lebensweg wird vorgegeben von dem Staat, den Eltern. Ganz grob Geburt. Kennt, glaube ich, jeder, hat jeder auch mitgemacht. Und dann Kindergarten, Schule, Studium, Arbeiten oder Lehre, Arbeiten, Rente. Du hast es überhaupt nicht so gemacht? Oder welche Teile davon hast du noch mitgenommen? Also, ich glaube, dass das Leben nicht mit der Geburt losgeht. Das fängt schon ein bisschen vorher an. Und ich glaube, das ist... Also ich meine, jetzt zu meiner Lebensweise, was ist bei mir alternativ? Ich bin genauso wie Spieße wie alle anderen, ich zahle irgendwelche Finanzierungen und schaue, dass Kohle herkommt, dass ich meine Frau schöne Sachen kaufen kann, dass meine Kinder gut geht und dass ich meine Kinder in eine Alternativschule stecken kann, weil ich glaube, dass Hauptschulen einfach, weiß ich nicht wirklich wichtig sind. Auch wenn es jetzt in Bayern dann irgendwo gar nicht mehr gibt, weil sie es abschaffen, ja, dann bist du halt mit mittlerer Reife der Depp. Das ist immer irgendwie so ein Spiel. Und meine Alternative, glaube ich, ist einfach nur, weil sie meine Eltern einfach, ja, die war es einfach wurscht. Die haben nicht gesagt, ich muss jetzt Nachhilfe in Deutsch, weil ich nicht weiß, wo ein Komma gesetzt wird. Ich habe Zeit gehabt, bis 15 Jahre mit der Steinschleuder im Wald, auf Bäumen zu hausen. Und dann, also nur als Alternative, hat mir irgendjemand eine Gitarre geschenkt. Und das war dann mein Lotto. Das ist die Alternative, das ist mein Leben. Das kann ich jetzt nicht richtig wirklich erklären. Das ist was Schlechtes. Ich glaube einfach, dass es vorher schon angefangen hat. Ich glaube, dass es einfach vorher schon da war. Gäbe es für dich eine Alternative zum jetzigen Leben? Könntest du dir vorstellen, irgendwie zu sagen, okay, wenn ich mir anschaue, die andere... ich weiß es nicht, weniger Stress bei der Polizei haben oder ein super geregeltes Einkommen haben oder das schnellste Auto fahren. Gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, manchmal hätte ich es doch irgendwie anders gemacht? Ich glaube, dass ich nicht wirklich viel Ärger mit der Polizei habe und ich glaube, dass ich noch viel mehr daran kann, wenn ich das lächle, weil ich tue ja das. Ich mache ja das. Ich mache ja, ob ich durchkomme oder ob ich aufgehalten werde. Ich meine, ich sitze nicht her mit so einem Tuch und ich habe das beim Autofahren auf. So. Und da fahre ich dann auf der Autobahn und da fahre ich dann mal die Zeitstreife vorbei. Das ist eigentlich nicht mehr eine freie Entscheidung, dass sie mich dann aufhalten. Das ist die Alternative, das ist alles, was ich anbieten kann. Und mehr kann ich, dass man einfach rausgeht, dass wir lachen und dass. Das ist alles. Und natürlich muss ich ganz, ganz ehrlich eine grobe Alternative sein und das hat ja was immer damit zu tun, was man sich für Drogen raussucht, weil da gibt es ja auch Alternativen zu Alkohol. Und das alles hat einfach damit zu tun, ich glaube, dass. Dass halt Eltern, die es schaffen, dass ihre Kinder nicht kriminell sind oder Schläger sind oder gewalttätig sind, eh schon viel geleistet haben. Das ist die Alternative. Die Alternative dazu ist, keine Kinder kriegen. Das war eine super Alternative, in der jetzigen Zeit natürlich, verstehst du? Das war schon cool, aber ist für manche schon zu spät. Für mich. Du hast 5 an der Zahl. Ja. Ja. In allen möglichen Altersstufen? Ja, ich habe 6. Also meine jetzige Frau hat eine Tochter gehabt. Also ich habe 6 Kinder und das ist die Alternative zu Single sein. Ich wollte nie Single sein. Und ich wollte mit 70 Jahren nur mit 28-jährigen Lehrern diskutieren. Das wird mir wahrscheinlich genauso passieren. Und das wollen wir auch? Ja. Ich weiß nicht, ob die Lehrer derselben Meinung sind. Deine Kinder, ich weiß nicht, ob alle, aber einige heißen ja auch Söllner mit Nachnamen. Einige. Gibt's da, also haben die noch eine Alternative? Weil, also ich glaube zum Beispiel, wenn jemand in Bayern Söllner mit Nachnamen heißt und könnte das schon zu Problemen führen oder? Ja, also ich glaube ja, wie gesagt, dass das schon lang vorher beginnt. Und ich glaube also nicht, dass ich wirklich, außer dass ich jetzt Sex gehabt habe, viel Einfluss auf das Ganze genommen habe. Also ich bin einfach da anders geeicht oder anders gepolt. Also ich glaube einfach, dass das anders abläuft. Meine Kinder haben in einer gewissen Weise natürlich überhaupt keine Alternative, weil leider Gottes sind die Leute draußen noch nicht so weit, dass sie Alternativen sich überlegen zu Antipathie oder zu du bist der Sohn von dem. Es gibt leider Gottes das. In jeder Schule, überall ist es so. Und natürlich, wenn sie mich nicht kriegen über Drogen und mein Führerschein nicht abgebe, weil ich ihn gekauft habe, ganz einfach, dann bin ich der Meinung, dass es keine Alternative dafür gibt. Außer viele Menschen machen mit und das ist natürlich blöd, weil mir lassen sie in Ruhe. Mir hat die Polizei nichts mehr, mir interessiert das gar nicht mehr. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe 30 Jahre damit zu tun gehabt, nur weil ich einfach anders leben wollte, anders sprechen wollte. Ich wollte einfach ein Grundrecht auf, dass ich ab und zu ordinär bin. Nicht jeden Tag, aber ab und zu einfach ordinär sein, der von so einem Politiker sagt, wenn er Scheiße baut, dass er Scheiße baut. Nicht, dass er da irgendwie etwas macht, was mir nicht gefällt. Das ist einfach, wir haben andere Sprachen und habe dadurch natürlich auch einen ganz anderen Einfluss genommen. Aber auch nur darüber, dass mir irgendwann einer eine Gitarre geschenkt hat. Und ich glaube, dass die Gitarre schon gebaut worden ist, bevor ich sie gekriegt habe. Also die Gitarre war schon da, wie ich noch gar nicht auf der Welt war, hat es die Gitarre vielleicht schon gegeben. Ich habe sie mit 18 Jahren geschenkt gehabt. Und das Universelle ist das, dass wir versuchen sollten, einfach wirklich wertefrei, ich weiß nicht, wir nehmen das gewaltfreie Kommunikation, dass ich mir wünsche, dass ich mir nichts als nur etwas wünsche. Und wenn halt ganz banal nur wieder so ein Lacher, verstehst du, mir das Landratsamt schreibt, bitte ich Herr Söllner, geben Sie bis zum 5.11. Ihren Führerschein ab, dann ist das eine Bitte. Und gewaltfreie Kommunikation ist das, dass du eine Bitte stellst, ohne vorher zu wissen, was du dir wünschst, was er sagt, wenn du bittest. Wertefrei, sage ich, bitte geben Sie Ihren Führerschein ab, wenn Sie sagen nein. Das ist ein Lacher, ich weiß, dass das ein Lacher ist, aber das passiert da draußen. Tausende von Menschen, die lange Haare haben oder Dreadlocks haben oder irgendwas, die werden einfach nur wegen ihm aussehen oder weil sie eben dann, wie meine Söhne Söldner heißen, dann stirbt das Auto ab an der Kreuzung meinem Sohn, dann schauen sie den Pass rein und den Führerschein und sagen, Söldner, sind Sie mit dem Söldner? Ja, ich bin der Sohn. Ach so. Da fragen sie dann gar nicht mehr irgendwie weiter, sondern nehmen sie Drogen. Natürlich, also es ist definitiv so, dass ich froh bin, dass ich jeden Tag positiv bin, wenn sie mich erwischen. In dieser scheiß negativen Welt bin ich froh, dass ich jeden Tag positiv bin. Und dass man das super feststellen kann. Ich kann beweisen, dass ich jeden Tag positiv bin. Da gibt es Teststreifen. Ich glaube, dass das manche Leute gut tat, wenn es positiver war. Super, super! Ja? Ja, du hast jetzt beschrieben, dass du sagst jetzt von dir selber, dass du relativ wenig Einfluss auf deinen bisherigen Lebensweg hattest, also du glaubst schon, der Hinsicht, dass alles in gewissermaßen schicksalsgegeben ist. Aber jetzt glaubst du ja auch gleichzeitig daran, du glaubst schon an dich und deine eigene Musik, wie der Mensch beeinflusst ist. Und das bedeutet ja wiederum, dass nicht alles schicksalsgegeben ist. Beziehungsweise, ja, das würde mich jetzt halt interessieren. Ich nehme nur Einfluss auf die Gegenwart. Ich nehme jetzt keinen Einfluss auf mein Schicksal. Ich glaube, dass ich nichts anderes kann. Ich meine, ich habe Koch gelernt. Und eigentlich war das so für mich geplant, dass ich Koch wäre. Dass ich mit 45 oder mit 48 nur Koch bin. Und dann bin ich halt, weiß ich nicht, habe ich Zivildienst gemacht oder irgendwas. Und dann habe ich halt nochmal umgelernt, weil ich gehört habe, dass man Maschinen oder dass man einfach Metall mehr liegt wie Lebensmittel oder wie Fleisch. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was. Und dann habe ich halt nochmal Mechaniker gelernt. Das habe ich wirklich auch gern gemacht. Ich glaube, dass ich. Also ich merke das bei meinen Kindern eigentlich. Ich bin froh, dass sie einfach nur gerne arbeiten wollen oder was. Also sie wollen jetzt dann nicht zum Film oder sie wollen nicht irgendwie Schlagzeuger werden oder sonst was. Sie arbeiten einfach. Ich bin froh, dass und das war eigentlich so immer das, was ich, das war mein Plan. Wenn einer gerne arbeitet, warum muss er dann einen Ort in Mathe haben? Wenn einer nur gerne arbeitet irgendwo, einfach nur gerne arbeitet, einfach nur dieses Wort arbeiten, ich gehe 8 Stunden irgendwie hier und mache das gern, dann muss ich ihn doch nicht 8 Jahre schinden und ärgern mit Mathe und mit, verstehst du, das ist so, also ich glaube einfach, dass Schulen gut wären, wo erstens einmal wirklich auch junge oder kleine Kinder sich einmal zu Ältere reinsitzen können und dazu, dass so ich konnte nicht richtig, Bewegung einfach, ich glaube, dass einfach die Bewegung, wir stagnieren, wir stehen da und schreiben SMS. Das ist alles, was man lernt im Moment auf der Welt und das ist ein Scheißdreck. Darum mache ich sowas auch nicht oft, weil es rutscht man dann so raus, dass das ein Scheißdreck ist. Es gibt kein anderes Wort bei uns da. Das ist nicht einmal ein Kompost, weil ein Kompost ist das Werden was, das ist einfach nur ein Scheißdreck. Und das ist alles, was ich sagen kann und ich mache halt da nicht mit auf eine bestimmte Art und Weise. Gott sei Dank, es ist immer arrogant darüber zu reden, kann ich es mir leisten, bestimmte Sachen nicht zu tun, weil ich sage dann, natürlich, aber das ist ja auch das, was ich tue gegenwärtig jetzt. Dass ich mir es einfach nicht gefallen lasse und dass manche Leute sagen, ja, wenn sie es dir nicht gefallen lassen, dann brauche ich mir es auch nicht gefallen lassen. Ich gebe denen meinen Führerschein nicht, die verschicken ihn einfach. Hast du schon verloren? Ich kann sagen, meine Frau hat ihn genommen und ich will es mir nicht mit ihr verscherzen. Ja. Du hast aber gerade eben gesagt, ich kann mir das leisten. Heißt das, man muss sich es erst leisten können, um nachher alternativ zu leben? Nein. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es hat ja eine Zeit gegeben, da konnte man es nicht leisten können. Es hat ja eine Zeit gegeben, da hat mir das viel Geld gekostet, also fast meine Existenz kostet ja fast, also das muss ich einfach sagen, wenn du heute einmal einen Tagessatz von 500 Euro hast, das bedeutet ja, dass dir das jeden Tag übrig bleibt, nach Abzug von, ich weiß nicht, sag jetzt nur die kleinen Posten, Taschengeld, Schleichtiere oder Schwimmflügel, da gibt es ja noch was anderes auch, weil ich habe ja Kinder zwischen 25 und 4 Jahren, also das ist ja durchaus der Spektrum, da kaufst du auf der einen Seite irgendeinen, aber irgendwie, Es ist einfach so, dass ich mir das leisten kann, weil ich so übertrieben habe in meiner Aktion, dass ich es mir leisten kann, weil sie mich lassen einfach in Ruhe. Es ist einfach so, dass ich weiß, dass sie nicht gerne mit mir zusammentreffen. Und das ist eigentlich, das kann ich einfach nur so, ich kann es nur so sagen. Und das ist ja das Problem, sie geben es mir jetzt an, sie geben es mir über meine Kinder oder über halt Leute, die mit mir verkehren, über meine Freunde, dass ich dann beim Konzert einfach irgendwas abriegeln, wie in Esslingen, wie ich gespielt habe. Da haben 6 Polizeistationen die Halle abgeriegelt. Also, verstehst du, da stehen ein Sanker dort, da werden junge Menschen mit 18 oder 20 Jahren dazu gezwungen, dass so da stehen, irgendwie so, dass eine Urinkontrolle, dass zum Pinkeln gehen, dass ein Polizist aufs Glied schaut oder auf die Muschi, ein Polizist schaut, ob es halt Urin ist, weil es mittlerweile Fremdurin irgendwie, also es ist irgendwie, ich kann es einfach nur so, die Alternative ist, dass man so übertreibt, bis sie sagen, ich kann ihn nicht mehr sehen. Und ich will nur, dass ich nur sehen kann, ich habe meine Ruhe angekommen. Und ich muss schon zugeben, dass ich mittlerweile älter geworden bin und dass ich ein bisschen gescheiter geworden bin. Ich habe einen Fahrer dabei, dann kann ich kiffen. Und ich tue das einfach gern. Das ist einfach so, leider Gottes. Ich kann es nicht ändern. Ich trinke nicht gerne Bier, ich stehe nicht gerne mit einer Flasche Bier rum. Das hat für mich irgendwie nicht den richtigen Stil für mich. Ich stehe gerne da und rauche einen Joint und es riecht gut. Und das ist halt so. Ich kann es nicht. Im Moment ist es so, dass mein ganzes Umfeld damit gut umgehen kann. Außer die Polizei und die kennen nicht zu meinem Umfeld. Aber, ja. Mich würde interessieren, wenn du die Schule zu deiner Kinder geschickt hast, von einer Tagesschule, was ist das, die Schule? Also meine ersten 3 Söhne, die waren, also meine ersten zehn, ich habe nur 3 gehabt, meine ersten Kinder in erster Ehe sind auf eine ganz normale Hauptschule gegangen und meine zweiten Kinder, die gehen in eine Waldorfschule. Weil meine Frau ist Waldorf-Kindergartenerzieherin und die hat schon eine Tochter gehabt in der Waldorfschule und dann haben wir uns entschieden, in die Waldorfschule die Kinder zu geben. Und das ist okay, finde ich. Also. Ah, du es ist okay, es ist zumindest kein Notendruck da und es ist eben nicht das Bedürfnis von meinen Kindern, dass sie zur Nachhilfe schicken oder so, weil sie da einen 5er haben und da einen 6er und da einen 4er. Es ist irgendwie, du hast einfach keine Noten bis zur 7. Klasse, 8. Klasse. Was ich mit demselben Lehrer, was ich eigentlich ganz gut finde, dass einfach da kein Wechsel stattfindet mit 3 in der 3. Klasse gibt irgendeine andere oder irgendwie, das finde ich, du begleitest diese Kinder einfach gut. Eigentlich finde ich es, ja, und hey, ich kann das einfach nur sagen, es gibt überall gute Menschen und überall schlechte Menschen. Bei der Polizei, unter Richtern und Waldorflehrern. Da habe ich jetzt nicht wirklich das, aber es ist eine andere Umgehensweise mit dem, was meine Tochter kann oder nicht kann. Das ist einfach, ich sage einfach, du machst jetzt keine Hausaufgabe. Wenn du länger als eine Viertelstunde sitzt, ich will das nicht. Ich will, dass du spürst, aus. Das jetzt in der Hauptschule machen können, weil da kriegst du einen 6er. Für das, dass der Vater sagt, ich habe einmal ein Problem gehabt mit meinem Sohn, und schreiben müssen irgendwie, oder Strafe schreiben, das ist nicht so ein Scheiß. Nein, irgendein Aufsatz oder Scheinessen. Und es war wirklich schön, dieser Sommer 2003, da wo es wirklich, ich glaube, 6 Monate gebrannt hat bei uns, es war jeden Tag schwer und dann sitzt der Bruder drin und dann musst du irgendeinen Aufsatz schreiben. Du schreibst keinen Aufsatz jetzt, du gehst raus. Ich muss den Aufsatz schreiben. Er hat fast geredet, dann habe ich gesagt, nein, du gehst raus, ich will das nicht. Ich will nicht, dass du bei diesem schönen Wetter hier, ich weiß, dass es gnadenlos ist. Und dann wird er, weil er nicht hat, vom Lehrer eine Strafaufgabe. Und das habe ich dann so gemacht, dass ich gesagt habe, du schreibst gar keine Strafaufgabe, weil ich habe dir verboten, die Hausaufgabe zu machen. Wenn überhaupt eine Strafe schreibe, bin es ich. Und das habe ich so weit getrieben mit dem Lehrer, bis er einfach eingesehen hat, dass wenn ich dass ich immer nur die erste Instanz bin und nicht der Lehrer und nicht irgendeine Erzieherin oder irgendwie, ich bin die erste Instanz. Und das ist halt heute, es ist verloren, es ist weg, es ist. Natürlich gibt es Frauen, die ihre Kinder mit 1,5 Jahren gerade erzählen. Es gibt Frauen, die stecken ihre Kinder mit 1,5 Jahren in der Kinderkrippe und sagen, ich mag weiter oder draus der Arbeit, ich mag den Draht nicht verlieren. Aber es gibt genug Frauen, die sagen, ich möchte jetzt gerne bis zum 10. Lebensjahr begleiten. Und sie dürfen es nicht. Sie müssen es ihnen geben, sie müssen es ihnen überlassen. Irgendeine Erzieherin, die seit 3 Monaten keinen Sex hat und schlechte Drogen nimmt, die kriegt meine Kinder dafür um 8 oder was, verstehst du? Absolut unausgeglichen ist total drauf, so nehme ich alle auf oder so. Dann schicke ich meine Kinder rein. Ich muss mich darauf verlassen, dass es katholisch ist. Das ist alles, was braucht. Katholisch sein. Dann kann es mal, das ist ein Witz geworden. Schön war es, wie es bei uns eine Lernpflicht gab und keine Schulpflicht, weil dann müssen sie meine Kinder nicht in die Schule schicken. Aber das ist alles, was ich sagen kann. bin überzeugt davon, dass wir wissen, und da brauche ich kein Hellseher sein, das ist einfach das, was ich sehe da draußen, wenn ich irgendwo sitze. Das Thema ist ja gerade ich, das Ich. Das Ich an sich, mich als Mensch, der kann ja nicht funktionieren ohne Gesellschaft. Wie siehst du diese Situation im Moment in dieser Krise, in dieser Wirtschaftskrise, als das Ich? Was, wie reagierst du auf diese Krise im Moment? Das ist meine Frage. Haben wir eine Krise? Ich habe die Antwort geahnt. Ja. Naja, nur ganz klein. Nur ganz klein. Ja, ein ganz kleiner. Ich gebe da nichts mit. Wissen Sie mal, ich muss es wirklich einfach zugeben. Ich bin froh, dass ich eine Frau habe, die auch keinen Fernseher braucht. Und ich bin froh, dass ich eine Frau bin, die auch kein Handy braucht. Also das, da bin ich einfach froh, weil das war für mich irgendwie schlimm. Für mich war das einfach schlimm. Für mich war es einfach schlimm. Für mich ist das so. Da gehe ich gegen einen Handymasten demonstrieren und dann rufe ich mit meinem Handy meine Freunde an und sage, sie sollen zum Handymasten kommen, weil wir wollen nicht, dass der da angestellt wird. Das ist ein halber Scheiß. Ja, gar nicht ist, so aus. Nein, wir haben einen Computer, natürlich haben wir einen Computer, aber das ist eine ganz andere, das ist eine ganz andere Handhabensweise. Das ist nicht, ich glaube nicht, dass. Freilich gibt es Menschen, die sitzen vor dem Computer, brauchen wir nicht reden. Das ist ein Kommunikationsmittel, das ist eigentlich, es ersetzt irgendwas. Es ersetzt etwas. Es ersetzt. Zweisamkeit ist ersetzt, dass du unter einem Freundeskreis sitzt, das ersetzt irgendwas. Du bist damit irgendwie verbunden, virtuell oder was, glaube ich, dass das der Grund ist, warum Menschen jahrelang, kann man nicht mehr verlassen können, weil sie sagen, ich unterhalte mich ständig mit irgendwelchen Leuten oder so, aber sie können da draußen überhaupt nichts mehr. Das ist bei uns nicht so. Also das ist definitiv, bin ich halt froh, dass wir kein Handy haben oder das in meiner, ich konnte das meine Söhne nicht verbieten, ich habe gesagt, bis 18. Das ist einfach so, das, wo ich sage, okay, ich bin nicht damit einverstanden, dass mein 14-jähriger Sohn. Da brauchen wir nicht diskutieren, ich bin ein Vater, ich bin nicht bescheuert. Aber definitiv ist es so, dass ich es nicht ändern kann, wenn es tut. Definitiv ist es so. Ich kann ja nur Alternativen, wie heute hier besprochen, aufzeigen und sagen, gehst du mit mir einen Bär und wenn er sagt, nein, ich gehe nicht mit, dann kann ich den Bär raufholzen, weil die Kraft habe ich gar nicht, dass ich einen Typen mit einem 90er Bär raufholze. Das geht überhaupt nicht. Es ist einfach anatomisch gar nicht möglich. Es gibt keine Krise. Definitiv weiß ich, dass es keine Krise ist. Wirklich, ich kann die Menschen nur dazu aufrufen, ihr Geld auszugeben und schauen, dass das Zeug im Fluss bleibt. Egal, wer immer sein Geld haltet, ist damit mitverantwortlich für diesen universellen Gehirnschlag, der gerade stattfindet, dass irgendwo einer 30 Milliarden hat oder 57 Milliarden hat oder 100 Billionen hat, irgendeine Zahl, die ist am Computer gar nicht mehr, da brauchst du so einen Speicherplatz, gibt es gar nicht, so viele Nullen musst du da schreiben oder so. Das ist einfach so albern geworden, dass ich sage, es gibt überhaupt keine Krise. Wir wollten uns ein, dass wir in einer Krise sind und wir haben Angst vor irgendwas. Ich kann einfach nur sagen, jetzt lacht es aus. Das ist alles. Das ist. Ich mag nicht mehr, wenn ich Geld brauche, dann leihe ich was von der Bank und wenn ich kann es kriegen, ja gut, dann kann ich es auch nicht ändern, Herrgott nochmal. Das ist halt so, wie es ist. Definitiv kann ich es nicht ändern. Ich kann nicht alles haben. Und ich muss manchmal einfach sagen, rigoros, das steht mir nicht zu. Es ist halt so. Ich kann es nicht ändern. Ich habe das nicht gemacht, das System. Ich bin bloß da einer geboren worden. Das ist nicht meine Erfindung. Ich habe wieder ein Schaf erfunden, noch ein Igel, noch ein Glied oder ein Arsch. Ich habe gar nichts erfunden. Ich habe nicht einmal ein A erfunden oder ein E. Gar nichts, war alles da, wie ich gekommen bin. Also, es ist nicht zu mir gekommen, andersrum. Ich bin zu ihm gekommen. Ich hoffe, dass ich die Frage beantwortet habe, aber ich glaube, dass ich schon gut beantwortet habe auf die Frage, die ich mache, weil da kann eigentlich gar nicht beim Thema bleiben bei mir. Das geht überhaupt nicht. Passt dann. Ja, ist okay. Passt. Super. Ja. Hat mich gefreut. So ist es auch immer das Dilemma bei so Diskussionen. Ist ja keine Diskussion. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich sowas machen darf. Ja. Gern. Ja. Ha? Ich habe schon gefragt, die Gitarre hat er leider nicht dabei. Nein, ich habe leider keine Gitarre. Nein. Aber das war ja auch die Prämisse des Abends. Wir haben gesagt, eine Diskussionsrunde. Und dabei bleiben wir auch. Kannst du, also ich glaube, vielleicht auch, hast du, als du aufgewachsen bist, ein bisschen mehr, ich sag mal, Glück gehabt, wie du aufgewachsen bist. Wenn du schon sagst, es gibt heutzutage Eltern, die mit ihrem Kind nichts anfangen können und das eben ab dem spätestens zweiten Lebensjahr in den Kinderhort geben, was hat dieses Kind für eine Alternative, als in dem System so isoliert aufzuwachsen, dass es gar nicht weiß, dass Kühe nicht lila sind? Also ich glaube, dass ich einer von denen bin, die in einer bestimmten Phase ihres Daseins geliebt worden sind. Also ich glaube, dass in einer bestimmten Phase, wie das wichtig war, dass ich meine Mutter auf den Schoß nimmt oder dass meine Mutter Zeit für mich hat, als Baby, jetzt nicht als 14-Jähriger, da ist dann schon vorbei. Oder mit 9 Jahren ist es schon zu spät. Weil das ist einfach anders, glaube ich, wenn du da heranwächst und du streichelst den Bauch nicht den ganzen Tag dreimal so früh, wie es eigentlich streichelt, aber bloß weil du weißt, dass dein Mann nicht mag, dass du schwanger bist. Also das ist, ich kenne das ja irgendwie so, wenn sie dann praktisch 4-2 streicheln müssen, ihre Kinder, ihren Bauch, ihr heranwachsendes Leben. Und ich glaube, dass ich in der Zeit gezeugt worden bin oder aufgewachsen bin, also was ich jetzt nicht weiß in meinem Kopf, das weiß ich einfach definitiv nicht, das kann ich glaube es einfach nur, dass mich eine Zeit lang meine Eltern wirklich sehr geliebt haben. Und egal was aus meinen Brüdern geworden ist, der eine ist schwerst drogenabhängig und hat irgendwann vor und der andere sitzt in einem Heim für seelisch Behinderte und hat irgendwelche Schlammerl gefressen oder irgendwelche LSD-Trips nicht vertragen. Egal jetzt, was immer passiert ist, meine Schwester ist mit 40 Jahren an Krebs gestorben, an Nikotin. Und meine Brüder leben noch und die haben so viel Drogen genommen. Also es ist egal, was immer passiert ist, es ist manche Sachen sollte man nicht versuchen zu erklären. Also ich glaube, das ist wirklich das Dilemma auf dieser Welt ist, dass man alles erklären kann oder dass man versucht, alles zu erklären und alles aufzulösen. Ich konnte es nicht auflösen. Es ist nicht aufzulösen. Ich konnte es nur so sagen. Ich lebe weder alternativ noch quasi ins Schema oder ist irgendwas, aber ich bin, glaube ich, der Vorzeigetyp für, weiß ich nicht, 7 Milliarden Arschlöcher auf dieser Welt, die für 30.000 Arschlöcher arbeiten. Und ich verdiene auch nur Geld und ich zahle nur Steuern und ich kriege genauso wenig wie alle anderen, in einem anderen Verhältnis natürlich, ist ganz klar. Ich bin für bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen auf der ganzen Welt, weil ich glaube, dass es gut wäre, die Menschen einfach dahingehend zu entlasten, dass sie ständig nur damit konfrontiert sind, wie sie was zum Fressen herkriegen oder wo sie heute Nacht schlafen. Das kann nicht glücklich machen und ich glaube, dass das Problem ist es auf dieser Welt, dass wir halt einfach gezwungen werden, durch ihre Systeme nicht glücklich zu sein, nicht miteinander Sex zu haben und nicht miteinander einfach uns anzuschauen und nicht miteinander irgendwie. Es geht nicht um, es geht immer nur um Pornografie da draußen in dieser Welt. Es geht nicht mehr um Liebe, es geht um gar nichts mehr. Es geht um also Bruttosozialprodukt und nicht, ob du halt kannst oder nicht. Wenn du nicht kannst, nimmst du nicht mehr Pille und wenn du zu viel kannst, dann nimmst du nur mehr Pille. Und wenn du voll mehr kannst, dann nimmst du nur mehr Pille und gibst nur Spitze ins Herz, dann kannst du nur mehr. Das ist also ein Witz geworden. Das ist gar nicht mehr ernst nehmen und darum gibt es keine Krise. Und ich nehme das an, es ist da in meiner Zeit und ich wähle sie nicht, dadurch bin ich immer aus dem Schneider. Ich gehe einfach nicht zur Wahl, weil sowas, es gibt niemanden, den ich wählen kann. Aber, Bayern, nicht. Aber wenn du nicht, kannst du dich über ein System aufregen, das du nur von außen betrachtest? Ich reg mich nicht über das System auf, ich sage es ja nur, dass so nicht funktioniert wird. Ich reg mich nicht auf, ich reg mich nicht über das System auf. Ich sage Ihnen in meinen Worten, in meinen Liedern, dass es so nicht funktionieren wird. Nimmst du immer noch Flüchtlinge auf? Es flüchtet keiner mehr. Nochmal? Es flüchtet keiner mehr. Es braucht keiner mehr flüchten. Bei dir sind sie daheim. Nein, ich habe nicht so viel Platz für alle. Also, ich habe ja Kinder und Frauen. Ich habe nicht so wirklich viel Platz. Wie viele hast du denn? Ja, ich mag jetzt da nicht so ins Nähkästchen plaudern können oder so. Weißt du schon. Ich bin ausgeglichen. Also ich kann ohne Probleme 14 Tage von zu Hause wegfahren. Das können manche nicht einmal einen Tag. Ja, okay. So. Ja, ganz da hinten. Du hast gesagt, dass du glaubst, du bist damals sehr geliebt worden von deinen Eltern, auch wenn du es vielleicht nicht richtig weißt, weil sie so auch wichtiger Teil im Leben nicht damit gab. Ist das dann vielleicht der Schlüssel, um Glück zu finden und eigentlich halt einfach nur Liebe zu geht, wenn es halt nicht zu finden ist? Also ich glaube, dass die also es ist so skurril geworden, dass ich eingeladen werde hier vor 150 Leuten. Es ist so skurril geworden, dass ich von Berchtesgaden rauffahre und mit einer sitze und ich kann einfach nur sagen, dass ich oft auf dem Holzweg war und dass ich mich oft getäuscht habe, aber in der letzten Zeit hat es was damit zu tun, dass ich eben vielleicht nur mehr einen alternativen Weg probiere, auch mit Schule, mit Bildung, mit irgendwas. Ich glaube, dass die Grundvoraussetzung überhaupt für artgerechte Haltung ist, für alle Lebewesen auf der ganzen Welt, ist Liebe. Also das ist, hört sich immer blöd um, weil man kann eigentlich in Bayerisch nicht über Liebe reden, weil das hört sich immer... Es gibt bestimmte Sachen, die kannst du Bayerisch gar nicht sagen, du musst das nicht gleich sagen. Das ist einfach, es ist so, leider Gottes. Was heißt leider Gottes? Sagen wir Gott sei Dank. Und ich glaube, dass das Ergebnis einfach auf dieser Welt, oder wie sagt man, die Zeit nicht mehr dazu beiträgt, oder was da passiert, dass Menschen sich lieben. Dass man es einfach, dass man sagt, ich bin einfach gerne unter Menschen. Dass ich nicht mehr jeden anschaue und sage, was war denn der, oder was ist denn der, oder dass ich mir in jedem irgendwas vorstelle, sondern dass ich sage, ich kann es ohne diese Menschen einfach nicht. Definitiv bin ich ein Rudeltier, oder ich bin gerne in Städte, ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich habe gerne Nachbarn, ich habe gerne Kinder, ich habe gerne eine große Familie. Also ich glaube, ich mache manchmal wirklich auf meine Konzerte die Probe aufs Exempel und frage 1000 Leute, wie viele Menschen glauben heute hier, dass sie gewollte Kinder sind. Und spontan geben 5 Leute die Hand von 1000 Menschen. Und das ist das, was ich meine, das ist verloren gegangen. Es ist nur noch, eigentlich machen wir bei dem Spiel mit, wir sollten uns alle einfach nur verweigern. Eigentlich, ich weiß, dass es nicht funktioniert, ich weiß, dass es nicht funktioniert, weil jeder hinterher sagt, du hast gesagt, das soll ich. Es ist die eigene Entscheidung, morgen zu sagen, ich mache nicht mehr mit. Ich habe mir mal gedacht, wie das wäre, wenn du nur in einer Stadt wie München mit 1,2 Millionen Einwohnern 300 Menschen, 300 verschiedene Menschen, Familien dazu bringst, zu sagen, ich kann mir diese Miete nicht mehr leisten, ich habe 2 Kinder, ich bin ein Ausbildungsbetrieb für Menschen, ich habe 2 Kinder, ich muss schauen, dass diese Kinder anständig aufwachsen, dass sie gewalttätig werden, ich kann mir nicht 900 Euro Miete leisten, dann habe ich noch nicht einmal ein Brot gekauft für 6 Euro oder für 8 Euro, dass diese 300 Familien sagen, okay, wir möchten kriminell werden, wir können es uns nicht mehr leisten, runter auf die Straße. Alles, was wir haben, räumen wir runter auf die Seehammer Straße, auf die Schwanthaler Straße, auf die Bayer Straße, auf die Münchner Straße, auf die Sonnenstraße, da eine Familie, da 2 Familien, da eine, da 3, da 5, da bis 300 beieinander sind. Um 8 Uhr Vormittag, wenn das beginnt, fährt in München um 10 Uhr kein Auto mehr. Und das ist der Plan. Ich habe keinen anderen. Ich kann es nicht alleine. Definitiv weiß ich, ich kann denen da draußen alle einschenken und kann mit 300... Ich kann mit einem Tieflader mit Marihuana durch Bayern fahren, ohne dass ich kontrolliert werde. Weil so ein Söldner fährt, lass ihn fahren, lass bloß Ärger. Und jetzt versuche ich, diese Droge zu legalisieren oder diese Art, wie sagt man dazu, das ist eine Lebenseinstellungssache für mich, dass ich Marihuana Oder auch, ich möchte selber anbauen, ohne dass ich verfolgt werde und diskriminiert werde und Angst haben muss, dass meine ganze Existenz und 5 Kinder und 2 Frauen darunter leiden, dass ich einen Marihuana rauche. Und manchmal bin ich bei Diskussionen dabei, da unterhalten sich Psychologen. Man muss die Kinder schützen, die Kinder und die Kinder, die 4. Das stimmt. Man muss die Kinder schützen. Aber ich bin kein Kind mehr. Ich möchte, dass es irgendwann wie Wahlen, wie Führerschein, wie Alkohol erlauben, dass ich selbst entscheiden kann, als Individuum, als aufrechtgehendes Lebewesen, dass ich mit 26 oder 31 oder 56 Jahren sage, jetzt rauche ich einen Joint. Das ist alles, was ich möchte, sonst nichts. Und ich glaube, dass das ein Plan ist, zumindest. Und ich weiß, dass es alleine Schule braucht. Vielleicht muss man sich im Internet formieren und irgendwann einen Tag raussuchen. Das geht ja heute. Du kannst ja doch Millionen Menschen anschreiben. Millionen. Kannst du in allen Sprachen erklären, am 4. August 2012 parken wir alle unsere Autos in der Innenstadt. Ja, Facebook. Sonst nichts. Und irgendwann ist die Innenstadt einfach dann 30 Kilometer vom Zentrum entfernt, weil du nicht mehr näher hinkommst. Und die Innenstadt, da ist alle dann reinfahren. Das ist der Plan. Der Plan ist, dass wir dieses Chaos im Grunde genommen ohne Gewalttätigkeit und ohne Verfolgung und ohne, dass wir so werden wie sie, dass wir dieses Chaos, dass wir schauen, dass es schnell den Berg runtergeht, weil dann fangen sie auch schnell wieder von vorne an. Da war eine Frage. Ja, also ich bin also ein Fan von dir von Anfang an, praktisch von deiner ersten CD. Es war früher voll begeistert, wirklich. Und habe mich dann auch wirklich für die Legalisierung eingesetzt. Also wirklich intensiv, das war auch mit Hand und Fuß. Dass Unterschriften zum Rechtsanwalt gegangen sind, dass ich einen Volksentscheid kriege. Und weil mittlerweile kippe ich jetzt halt immer, obwohl ich es mal gern gemacht habe, weil ich nicht das Glück habe, dass ich meinen Job höher leisten kann. Mir haben sie ihn halt abgenommen. Und ich muss auch sagen, in dem Zuge dessen haben wir dich auch mehrmals versucht anzuschreiben und die Antwort dann gekriegt. Und ich muss auch sagen, die ganze Kipper im Allgemeinen, vom Kiffer eine Unterschrift dafür zu kriegen, dass legalisiert wird, ist fast aussichtslos. Ich habe mehr Unterschriften von Leuten gekriegt, die nicht kiffen, wo das aber akzeptieren. Aber sonst, wenn da wirklich mal die Leute dahinter stehen, da hätten wir das schon lange. Und seitdem muss ich sagen, bin ich da auch ein bisschen enttäuscht gewesen von dir. Also, weil ich noch nie mal wenigstens einen Satz oder was, und wir haben wirklich mehrmals angeschrieben, und weil du auch Leute dazu motivierst an sich, möchte ich da auch gerne mal deine Meinung dazu hören. Ja, also ich konnte einfach nur sagen, dass ich sag mal so 60, 70 Konzerte im Jahr habe. Ja gut, das war ja, ich der jetzt Anfangszeit, also das war jetzt, da warst du noch nicht so ganz so populär, sag ich. Also meine Kinder sind jetzt 25 Jahre, also ja, ich war jetzt seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren höre ich glaube ich auch schon das. Genau. Also das heißt, ich habe irgendwie einfach Prioritäten gesetzt. Das heißt, ich bin einfach gern daheim. Es ist für mich halt eine Ausnahme, dass ich wirklich da rauffahre. Ich sage dir jetzt nur, im Zeitalter von Computertechnik kriege ich jeden Tag 80... Ja, da waren noch keine Computer, da hat es noch... Egal, ich habe eigentlich auf jeden, hast du mir einen Brief geschrieben? Ja, hast du mir einen Brief geschrieben? Wir haben mehrere Adressen. Wir haben uns, ich glaube, an 3 Adressen haben wir damals geschrieben. Und für das, dass du Leute auch so motivierst, in meinen Augen, zum Kiffer auch. Denn wäre es ja wenigstens mal einen Satz zurückzuschreiben oder irgendwas, das hätte ich schon erwartet. Aber ich motiviere die Leute darüber, dass ich sage, ich komme ab und zu in eurer Gegend und spüre euch meine Lieder vor und erzähle euch das Neueste von dem, was ich weiß, was mir passiert. Mir passiert dasselbe wie dir. Mir passiert es mit meinen Kindern, mir passiert es mit mir. Ich habe ein MPU gehabt, meine Kinder haben alle ein MPU gehabt. Also ich habe dieselben Probleme wie du. Das heißt, ich muss meine Zeit genauso einteilen wie du. Wenn du auf ein Konzert gehst, von mir teilst du dir die Zeit ein, die teilst du mir auch ein. Und das ist eigentlich kein Umgang mit dem, was ich mache. Weil ich mache es auf meine Art und Weise. Ja, das heißt, mir geht's gut. Und nein, mir geht es ja nicht gut. Das Komische ist ja, dass es mir nicht gut geht. Das, was jetzt ist... Du hast am Anfang gesagt. Nein, ja, mir geht's gut. Ja, freilich geht's mir gut. Im Grunde genommen sage ich dir jetzt einfach, mir geht's gut. Ja. Verstehst du? Ich habe nur beide Beine und habe Arme, ich habe einen Kopf, ich kann denken, ich kann gehen, ich kann auch mit dem Auto fahren. Verstehst du? Ich bin nicht jeden Tag bekifft. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich kann nicht jeden Tag kiffen. Ich kann mir das gar nicht erlauben. Aber ich kann mir nicht jeden Tag die Zeit nehmen, irgendjemanden zu schreiben, der mir schreibt, der dieselben Probleme hat. Ich erwarte von Leuten dort draußen, das ist es ja gerade, was ich erwarte, dass sie nicht immer einen Führer brauchen, sondern dass sie sagen, das hat mich überzeugt, verdammt nochmal. Der Typ erzählt mir was hier in so einem scheiß Handy. Natürlich hätte ich gerne ein Handy. Ich hätte gerne ein Handy, gebe ich wirklich zu. Und ich weiß, dass Fleisch gut schmeckt. Ich habe es ja 33 Jahre gegessen. Und trotzdem habe ich mich entschieden, es so zu machen. Und das sage ich dir jetzt einfach. Wenn ich ein Handy habe, dann weiß ich einfach, dass an jedem Handy Blut klebt. Egal, was du mir sagst. Das ist so, dass wir wissen, dass dieser Quarz für dieses Handy, für die eigene Genom, in Afrika in 2 Minen abgebaut wird. In Ruanda und irgendwo. Weiß ich nicht. Und da werden Kinder in Schächte geschickt mit 4, 5, 6, 7 Jahren, weil die Erwachsenen diese Schächte nicht, weil es zu eng ist da drunter, weil es zu viel kosten würde. Die Handyverschenker, du kriegst halt für irgendeinen Vertrag, den du unterschreibst, 3 Handys geschenkt, für deine Kinder gleich mit. Verstehst du? Und das ist das, was ich sagen will, ist, dass ich meine Prioritäten gesetzt habe. Ich habe Fans, das weiß ich da draußen. Und darum gehe ich ab und zu in die Gegend und habe heute eine Ausnahme gemacht und gehe da her. Aber das ist, wird eine Ausnahme bleiben, weil ich bin gern daheim, ich bin gern bei meinen Kindern und ich sitze nicht gern vor dem Bildschirm und tue 30 Mails oder Briefe. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass viele enttäuscht sein werden, weil sie sagen, ja, da geht's raus und dann ich kiff nur, weil du gesagt hast, kiffen ist gut oder so. Das ist definitiv nicht das, was ich gesagt habe. Ich habe meinen Söhnen wirklich gestritten und gesagt, definitiv ist das nicht, was ich mit der Legalisierung verstehe, dass du mit 14 Jahren die Schule schmeißt oder dass du mit 14 Jahren, dass ich dich bitten muss als meinen Sohn, könntest du es vielleicht bis 10 Uhr, dann ist Deutsch oder Mathe vorbei, dass du in der Pause erst dann rauchst und nicht in der Früh und aufstehst. Ich habe das alles hinter mir. Ich liebe meine Kinder und ich glaube, dass meine Kinder dadurch, dass ich sie liebe, wissen, jetzt ist es genug. Jetzt behandle ich mich nicht mehr gut. Und das ist alles, was du wissen musst. Wenn du dich nicht schlecht behandelst, wirst du automatisch irgendwann das Rauchen aufhören. Du wirst es aufhören. Und du wirst, so wie ich, automatisch ab und zu zum Joint greifen ohne Tabak. Du rauchst das, weil du weißt, weil du es gern siehst oder weil du es gern hörst oder weil du es gern spürst. Egal was immer. Nicht jeden Tag. Ich kann es nur so erklären. Es geht nicht anders. Ich kann es nicht anders erklären. Ich werde mich auch in Zukunft nicht hinsetzen und Fanpost erledigen. Das kann ich nicht. Das kann ich. Also immer wieder mal tue ich es. Natürlich. Entschuldigung, Hans. Willst du dich reduzieren auf ein Thema? Ja. Überhaupt nicht. Hoffentlich nicht. Ich werde das gefragt. Verstehst du? Ja, ich wollte auch schon ein anderes Thema angesprochen. Also, ich wollte es halt bloß machen. Nein, das ist okay. Ja. Ich bin froh, dass ich es mal erklären konnte. Weil du selber nicht auch ein bisschen enttäuscht von deinen Fans, weil niemand bereit wäre, jetzt aber Unterschrift für die Legalisierung herzugeben. Ich muss dir jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich versuche das irgendwie, es ist so gewaltfrei, weißt schon. Ja. Ich wünsche mir, und wenn du mir diesen Wunsch nicht erfüllen kannst, dann mag ich dich deswegen nicht weniger. Verstehst? Egal, ich kann es einfach nicht, ich kenne Leute, von denen sage ich, sie sind Arschlöcher. Und trotzdem lege ich ihnen nichts in den Weg. Ich tue ihnen nicht irgendwie das Auto zerkratzen oder ich mache ihnen das Leben schwer. Und wenn ich sehe, er stolpert, dann würde ich ihnen genauso aufhelfen wie einen anderen. Und trotzdem mag ich ihn nicht. Ich mag nicht alle Menschen. Ich bin ein Mensch. Ich habe Gefühle, mir gefällt wer nicht. Das ist halt, verstehst du? Das ist das Thema. Ich reduziere mich nicht auf irgendwas. Ich reduziere mich auf das, dass ich sage, ich versuche es anzuerkennen. Manchmal gelingt es mir eh nicht. Aber ich versuche anzuerkennen, dass ich die Vielfalt nicht erfunden habe, sondern dass es gibt. Und das ist halt so. Und immer wieder werden welche versagen. Aber was ist Versagen? Immer wieder werden weniger Geld haben oder mehr Geld haben. Aber so wie es jetzt zur Zeit ist auf dieser Welt, hat es eben noch nie stattgefunden. Und ich empfinde es so, dass erst diese großen Knotenpunkte aufmachen müssen, wenn wieder Geld im Umlauf ist, neben mir drucken nach und geben wem, sondern wir geben es gern, weil es ist halt leider Gottes so, das habe ich nicht vom Gandhi. Mir geht es nur gut, wenn es alle gut geht. Ich mag nichts verstecken müssen, ich mag nicht, dass wer neidisch ist, ich mag nicht, dass einer sagt, hey, der hat eine 18-Jährige und ist einer 70, das ist, ich verstehe es, ich mag nicht, dass wer neidisch ist. Neid ist der Anfang allen Übels. Der Neid ist der Anfang allen Übels. Neid lässt dich nicht mehr lieben, nicht mehr zärtlich sein. Neid lässt dich zu irgendwas werden, was eigentlich nicht. Ich kann es nur so sagen. Es geht nichts anderes mehr. Es ist definitiv so, dass jeder da heute Abend in eigener Sache sich eine Polizeistreife sucht und hier nachfährt. Das ist alles. Und wenn man wirklich morgen einer schreibt, ich bin nicht daheim. Glaubst du eigentlich, dass es jemals zur Legalisierung kommt? Ja. In unserem Leben? Ich bin positiv. Also ich habe 3 Herzinfarkte gehabt und du musst auch werden schlucken. Wenn ich ein Kind, sinkt mein Blutdruck. Das sehe ich beim Arzt, das ruft mal, klasse, kann 2 Tabletten absetzen, aber jetzt ist keinem anderen. Brauche ich noch eine, das klappt nicht, schon wieder zu viel. Scheiße. Ja, was? Ich muss da jetzt einfach so. Ha? Ha? Wollen die denn unterbringen, Hans? Nein, ist okay. Fahr fort. Das ist die Lämpfe, wo ich drüber schaue. Das ist die Lämpfe. Einfach fort. Ja, ich meine, ich möchte es gerne erleben, dass es so der Geist kommt. Ja, ich glaube jetzt mit, ja. So ein bisschen zurück zum Thema. Ja, okay. Ja. Das ist okay, ohne euch jetzt irgendwie zu krass abwürgen zu wollen, aber mir geht es ähnlich wie beim Zwischenruf von Hocher. Es gibt, glaube ich, viele andere Themen, worüber du was sagen kannst, worüber du mit uns reden kannst, außer das Kiffen. Ich bin einfach davon überzeugt, dass dieses Kiffen, wenn man es überhaupt so bezeichnet, ein Großteil von dem ausmacht, dass ich diese Alternative einfach ich habe mir übers Kiffen und ich glaube, dass es wirklich auch manche Leute brauchen halt ein Hilfsmittel, um zur Ruhe zu kommen und runterzukommen. Das ist leider Gottes, muss ich einfach sagen. Also das ist, darum bin ich für die Legalisierung. Ich bin nicht dafür, dass 14-Jährige kiffen. Ich bin für die Legalisierung. Ich bin dafür, wenn ein 14-Jähriger Probleme hat mit dem Kiffen, dann brauche ich aber nicht nur Probleme mit den Staatsanwälten, mit den Richtern, mit der Polizei machen und mit Strafe und mit Zeigen und Klump. Also, aber trotzdem ist es ein Teil dieser Alternativität, die mich ausmacht. Weil ich eben seit 30 Jahren ganz öffentlich drüber rede und dass ich 20 Jahre probiert habe, mich zu ficken und dann hat es halt irgendwie was, was über Beleidigung, wir sind mit Drogen gekriegt haben, dann haben sie mich zu 300.000 Euro Strafe beurteilt, die habe ich dann irgendwie aufgebracht, dann ist fast alles am Wochen. Aber egal was immer, sie haben einfach, wenn man ihnen alles nimmt, haben sie nichts mehr, das stimmt. Weil sie haben Jura studiert und jetzt können Juristen ja sein, dann haben sie nichts mehr. Das ist leider Gottes so bei Ihnen. Aber ich habe halt meine eigene Kreativität und meinen Kopf und habe meine Musik. Und das ist halt was, was ich nicht mehr kann. Und wenn du das weißt, dass du dich hast, dann können sie dir nichts mehr tun. Dann ist es egal. Dann glaube ich, rauchst du einfach. Ich muss niemandem mir beweisen, dass ich einen Joint mir bauen kann. Das habe ich nicht nötig, weil es hat ja jetzt keiner nötig, eine Zigarette zu rauchen. Das ist halt so. Und wenn sie hinausgedürft zum Rauchen, dann darf ich nicht mitgehen, weil das, was ich mache, das darf ich nicht einmal draußen rauchen. Also da ist gleich drin, weil es wurscht ist. Doch, beides ist verboten oder so. Doch, also das, ja, das, schon. Es ist ein Teil dieser Alternativität, dass halt einer sagt, nein, ich habe bis 99 keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ich habe keinen Jugendalkohol, das ist hinter mir. Ich habe nicht mit 14 Jahren gekifft und habe dann easy weitergesehen. Oder ich bin kein alter 68er. Ich habe nicht für die sexuelle Befreiung gekämpft für die Frauen. Ich habe gefunden, dass die Frauen sexuell befreit waren. Wer ist denn Sie? Sie, die Frauen. Nein, davor, dass Sie, die das System aufgebaut haben, Sie, die Jura studiert haben. Sie, ja, die Jura studiert haben. Ja, aber wer ist Sie? Wer ist Sie? Ich meine, sind das nicht auch Leute, die ist, irgendwie... Die heißen halt so, man, so, ich kann immer in den Namen sagen, das ist wirklich das... Sie, die glauben, sie haben die Weisheit im Löffel... Sie, die glauben, dass sie mit einem Butler, mit einem Chauffeur dieselbe Arbeit leisten wie alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern, weil es von der Leyen heißt, oder weil sie in der Regierung sitzen oder Sie halt, die dir sagen, du kannst dein Kind wirklich anderthalb Jahre in Kinderhäuser haben, wir haben lauter ausgebildete, sexuell ausgeglichene Kindergärtnerinnen, die in volle Drogen nehmen. Sie, jetzt natürlich Sie halt, weil ich bin nicht dafür, dass Kinder mit anderthalb Jahren in der Kindergrippe gehen. Ich bin nicht dafür, dass 14-Jährige kiffen. Sie halt, die einfach. Eine einzige Alternative besteht darin, dass sie sagen, entweder du machst, was ich dir sage, oder du gehst ein. Oder die mögen ja machen das Leben schwer. Das ist keine Alternative, das ist kein guter Plan. Ich kann jedem nur sagen, werde dich wie sie. Werde es nicht wie sie. War das ein Songtext, den du gerade zitiert hast? So singe ich nicht. Werde noch, nicht für noch Sie. Nicht. Sie haben sogar gute Lügen so. Noch werde nicht für Sie. Ja? Ich. Sorry. Was gibt es noch für Hilfsmittel oder Wege, um für sich selbst zu Viele, wirklich viele. Also es gibt einfach so viele Menschen, es gibt so viele alternative Wege. Gibt's. Der eine macht es mit Sport, der andere mit Sexualität, der dritte macht es über Räuchern, der vierte macht es über Religion, der fünfte macht es. Ich kann es nicht aufzählen. Es gibt einfach. Ich glaube, das Gute ist, wenn du die Zeit kriegst in deinem Leben, dass du für dich entdeckst, was für dich gut ist. Und dass du nicht viel Zeit damit verplemperst, damit, was für andere gut ist. Ich kann einfach nur sagen, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, weil mein Vater hat gearbeitet und meine Mutter hat putzt und hat, weiß ich nicht, irgendwas gemacht. Es hat sich keiner um mich gekümmert, ich habe mir die Nachhilfe geben müssen. Das Zeigen ist war egal. Einmal im Jahr bist bedroht worden, aber es ist ein. Es hat eigentlich keinen anderen Weg gegeben, so wie wahrscheinlich für jeden von euch auch. Der halt heute sagen kann, ja, wenn meine Mutter anders gewesen wäre, mein Vater anders gewesen wäre, oder wenn der Ort anders gewesen wäre, oder wenn sie nicht erwischt hätten beim ersten Mal, wenn du nicht schwarz gefahren war, das ist immer. Ich versuche zuerst mal in mich reinzuschauen und dann kann ich mir manche Sachen zumuten und manche Sachen nicht. Ich bin eh oft genug gezwungen, mir manchmal etwas zuzumuten, was ich mir nicht gerne zumute. Aber dann weiß ich auch, dass ich es schaffe. Das ist die Voraussetzung dafür. Da hinten, ja. Das heißt eigentlich zum Beispiel für dich damals nicht gesagt, du willst jetzt alternatives Leben, sondern du hast einfach so gelebt. Ich habe gar nichts gesagt, genau. Genau. Und vielleicht auch so zu reden, wie du vorhin sagst, so komisch finde ich jetzt sitzen und über alternative Lebenswege zu erzählen. Was wäre denn für dich für mich jetzt? Also meine Alternative, wenn ich sie leisten könnte, also wenn ich mir diese Alternative leisten könnte, das war ja was, eine Alternative im Zeitpunkt, wo du etwas machst, ganz vorsätzliche Alternative zu sagen, also sprich, du nimmst jetzt wirklich wahr, du bist Erzieherin und jetzt möchtest du ein Segeltörn machen, diese Alternative, das musst du ja wahrnehmen. Nicht, dass es langsam kommt und du lernst irgendwann einen Segler kennen und dann machst du einen Segelschein, sondern die Alternative, also die meine Alternative war, dass ich einfach mit einer großen Familie auf einem Schiff kein Land mehr betrete. Das war so meine Alternative, das war Alternative, weil alles andere mache ich ja schon. Ich wohne in einem Dorf, ich habe eine gute Nachbarschaft, ich habe Kinder, es ist einigermaßen gut gelaufen. Also ich habe jetzt keine großen Ausfälle. Niemand einen Unfall oder ich schwer verletzt und kein Geldverdiener, so wie manche Leute halt, die weiß ich nicht, sich am Finger blieben und nicht mehr an der Maschine sitzen können, dann kriegen sie 6% von irgendwas, aber haben 100% schon nicht gelangt. Das gibt es ja alles, das ist ja eigentlich total das Normale. Ich meine, was schauen sich die Leute im Fernsehen an? Was schauen sie sich an? Noch kaputtere Familien als sie selber sind. Noch dickere Leute als sie selber sind. Noch dümmere als sie selber sind. Weil sonst darf ich es ja nicht anschauen. Ich darf nicht sagen, ja, schau doch mal hin. Oder ich kenne das, ich habe keinen Fernseher. Und trotzdem, wenn ich in ein Hotel komme, schaue ich mir das an. Ich habe nichts versäumt die letzten 4 Monate. Ich schaue mir ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Eine Richtersendung. Richter in Salisch. Oder ich weiß nicht, was immer. Die Leute fangen wieder beim Bügeln sich an. Früher haben sie beim Bügeln Sex gehabt. Heute schauen sie sich die Richter in Salisch schon. Verstehst du? Früher war der Mann zu Hause, weil er nicht 40 Kilometer fahren müssen hat. Früher hat es ein Frühstück gegeben. Früher hat man zusammen gegessen und nicht einen Zettel hingegeben, dann die Mikrowelle. eine Alternative war für mich jetzt, für das jetzige Leben, auf dem Boot zu leben, also auf einem großen Schiff mit voll Leid. Nicht meine Familie, voll Leid, die einladen. Hey, was lust mit mir? Die nächsten 5 Jahre oder 10 Jahre. Ich koche gern, ich bin eher der Koch, da die besten Nahrungsmittel einkaufen. Etwas zum Tor. Also es war, wenn man über Alternativen redet. Aber du musst das, was du wirklich wahrnehmen musst, ist, was du gerade machst. Ja. Ja. Ja. Ah, okay. Ja, ich weiß schon. Also, dann habe ich mir halt gedacht, ja, was erzähle ich denn jetzt? Was ist denn alternativ? Weil viele von denen haben ja auch alternativ gelebt und sind jetzt bei mir auf dem Zug und ihre Strafe ab. Und teilweise denke ich mir auch, war das jetzt der richtige alternative Weg? Also inwiefern, wohin hat das jetzt gebracht? Ja, ich muss natürlich jetzt versetzen, also, dass ich, wenn es keine Regeln gäbe, das alles selber regeln würde. Natürlich, es geht, ist ja, brauchen wir nicht diskutieren, oder? Wenn es keine Regeln gäbe, dass wir hier anständig zusammensitzen und anfangen, hier auch ein Massaker zu veranstalten, dann werden wir 20 aufstehen und versuchen, die 2 daran zu hindern, das Massaker fortzusetzen. Das heißt, ich brauche auch keine Regeln, weil wenn das Massaker stattfindet, weiß ich, jetzt kann ich da einfach einer losgehen und Leid umbringen oder vergewaltigen oder klauen oder irgendwas auch immer, verstehst du? Aber ich bin einfach schon davon überzeugt, dass du in was neu wachsen kannst, sprich, dass du das nicht wahrnimmst im Grunde genommen. Dass du irgendwann natürlich an einen Punkt kommst wie ich, dass ich hier sitzen kann, weil ich die Ruhe habe oder weil ich Marihuana habe, egal was immer der Fall ist, egal was immer, dass ich mir dessen bewusst werde, dass ich eigentlich gerne als Alternative das mache und nicht, dass ich irgendwann, wie es so in 5 Jahren mich einmal einer einlädt, auf ein Zettelt hören und dann fahre ich einmal wieder und sage, wow, das ist genial. Also ich glaube, dass sie also für jetzt im Moment für Alternative, jetzt im Moment, sage ich, eigentlich gibt es keine. Weil du kannst aus dem System eigentlich nicht aussteigen. Weil egal wie immer du drauf bist, auch wenn du mit der alten VW-Bus durch die Gegend fährst oder wenn du dir Second-Hand-Klamotten kaufst und du brauchst wenig Lebensstandard, ist es doch so, dass ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit bestimmte Sachen einfach brauchen, um existieren zu können. Wie vor 2000 Jahren Feier, brauchst du heute halt bestimmte Sachen, die. Und darum glaube ich, gibt es eigentlich keine Alternative im Moment. Ja, genau, das ist aber, das ist natürlich eine Alternative, aber es ist nur ein Stück weit eine Alternative. Aber wenn man damit glücklich, ja, genau, es geht um dein Glück. Wenn du damit glücklich bist, wirklich machst. Ich kann nur sagen, wenn du glücklich bist, wo du bist, dann bleib du. Weil dann hast du am meisten du davon und ich vor allem auch. Weil wenn du dich triffst, bist du glücklich und nicht schlecht drauf und zornig und unausgeglichen. Ich glaube, dass das der Plan ist, einfach. Und dass man das dann weitergehen kann, weil wenn ich sehe, du bist glücklich, dann geht es mir einfach gut. Mir geht es einfach nicht gut, wenn ich sehe, du flogst da rum und bettelst und hast nichts zum Essen und es ist so. Ja. Ladies first, die Dame in der Tür. Entschuldige, jetzt habe ich es nicht gehört, weil das muss nur mehr. Du bist ja schon so leise, aber jetzt habe ich es nicht gehört, weil das. Also ich kann das nur sagen, dass ich mir wünsche natürlich, dass mir meine Eltern irgendwann so geliebt haben, dass ich mir heil viel wert bin. Ich glaube, dass das einfach was damit zu tun hat, ob du mitkriegst von zu Hause, dass du was wert bist. Ja, Und wir haben damit, wir haben arbeiten müssen daheim, wir haben Steine betoniert oder wir haben Bretter ausgenobelt oder was weiß ich immer. Wir waren eigentlich, wir haben einen Wert gehabt. Also sag jetzt einmal, wir sind dann abends gelobt worden oder der Vater hat das anvertraut, dass du Holz haben kannst oder dir nicht die Finger ab oder du hast einmal eine Kreissäge. Also ich habe zumindest einmal in einer Phase meines Lebens mitgekriegt, dass ich was wert bin. Und das finde ich, ja, das ist. Ich glaube, dass Liebe schön ist, aber. Ich bin eher so, dass ich glaube, dass ohne Liebe eigentlich nicht geht. Ich glaube, dass einfach zur Zeit der Weltkrieg stattfindet und dass leider Gottes, muss ich das dazu sagen, auch, verstehst, emanzipierte Frauen mit dafür verantwortlich sind, dass Frauen im Kino irgendwelche Mädchen aussitzen, weil die Frau nichts wert ist. Also es ist definitiv so, dass nicht die Männer in Afrika ihre Frauen beschneiden, sondern dass sie von Frauen beschnitten werden. Und das ist für mich eigentlich nicht mehr nachvollziehbar, was zurzeit auf dieser Welt passiert und was unsere Kinder auch gezeigt, gesagt. Es ist eigentlich verwerflich, es ist eine Todsünde, was da passiert, gerade zur Zeit. Sie haben überhaupt kein Schamgefühl mehr, sie haben überhaupt keine Ehre mehr, keinen Stolz mehr. Es geht ja nur noch um Einschaltquoten und nur noch um Wahlergebnisse, Prozente da, Promille da und so. Es ist eigentlich gar nicht mehr nachvollziehbar. Und ich kann eigentlich nur sagen, es ist eigentlich eh schon unverantwortlich, Kinder zu haben. Also wenn ich in der heutigen Zeit nochmal jung wäre, würde ich mich dazu entscheiden, keine Kinder mehr zu haben, weil also, es ist eigentlich nur, man kann sich nur einbringen darüber, dass man ihnen das Grundmaterial nimmt, den Menschen, mit dem sie umgehen, wie wenn ein Schlachtvieh wäre. Und wir können mir gegen Tiertransporte demonstrieren, wenn wir genauso transportiert werden und genauso unartgerecht gehalten werden. Ich kann nur jedem heute hier den Rat geben, und ich bin froh, dass ich da bin, jetzt einfach raus und sagt einfach, dass du da seid. Ich kann es nur so, weil es kriegt keiner mit, dass du daheim sitzt und dass du dir Gedanken machst, aber immer wieder ein Witz irgendwann am Abend oder so oder ein Lachen an irgendjemanden oder ich weiß auch nicht, ich glaube, dass das einfach der beste Weg war. Und ich will trotzdem sagen, dass es nicht in Ordnung ist, dass mit eigenen Worten, mit der eigenen Mentalität, mit dem eigenen Groll, mit dem eigenen Hass, weil wir aus all dem bestehen. Es ist halt so. Liebe setzt sich aus Hass und Zuneigung und egal was auch immer zusammen, das Wort Liebe ist nicht. Das gibt es nicht, ohne dass du weißt, was nicht Liebe ist. Gleich, habe ich gesehen. Da hinten war noch eine Meldung vorher. Ja. Du hast gerade vorhin gesagt, dass das Wichtigste ist, dass man auch ein Recht hat, glücklich zu sein. Wo würde bei dir eine Grenze anfangen, wo man auch sagen darf, wenn mich jemand massiv daran hindert, glücklich zu sein, oder wenn das System mich daran hindert, das ist schwierig, meistens, wie gesagt, aber ab wann darf man Gewalt einsetzen? Also ab wann ist man an einem Punkt in der Gesellschaft erreicht, wo man nicht mehr nur hergehen kann und sich zu Hause hinsetzen kann, sondern ich kann dann sagen, okay, und wenn es in der Führerschaft bei den Kopf kommt, wir leben ja immerhin trotz alledem in Deutschland noch irgendwie in einem System, wo wir jetzt nicht mehr schlimmer Folter zum Beispiel haben oder irgend sowas. Aber es kann ja Tendenzen geben oder in anderen Ländern ist es so. Und es gibt ja Menschen, die dann vielleicht in so einem Strafrechtsgedanken oder so, nicht nur weil sie es ruhig haben, nicht so, sondern die müssen die einfach einen Schritt weiter gehen. Ja? Oder sagen, dieses System ist scheiße und ich sage, es ist nicht nur, ich mache was dagegen. Und ob ich mein Auto in der Innenstadt parke oder nicht, das interessiert am nächsten Tag die Bildzeitung, aber danach ist der Effekt wieder gut. Man muss da. Ja, aber es ist auch verpufft, wenn du spektakulär 200 Leute umbringst, weil eigentlich alles verpufft in der heutigen Zeit, weil die Hiobsbotschaften schon so überhand nehmen, dass es überhaupt nichts Neues wäre, also nicht mehr wirklich jetzt Geld bewegen, dass in Afrika ein Massaker stattfindet oder dass irgendjemand mit einem Flugzeug in die Twin Towers neigt. Das war, dann, sie versuchen immer irgendwas aufzupumpen, was halt leider Gottes einfach auch damit zu tun hat, dass die Gesellschaft nicht mehr funktioniert, diese Struktur. Verstehst du, dass wir einfach lachen über andere Religionen, über andere Mentalitäten, über irgendwas. Ich glaube, dass Gewalt überhaupt nie ein Weg ist. Ich glaube, dass Gewalt manchmal nötig ist, aber ich glaube, dass nie ein Weg ist. Also ich glaube, dass Gewalt überhaupt nie, weil du kannst nicht gewalttätig einen Weg ebnen für Liebe, das geht irgendwo nicht. Also definitiv ist es für mich so, dass ich da eher am Gandhi glaube, als Bob Marley, der halt trotzdem auch mit Musik seine Gewalttaten begangen hat. Also ich bin eher so, ich glaube, dass er die Hand einfach nicht ausrutschen darf, egal in was für einer Situation. Und ich glaube, dass es niemals einen Mann geben dürfte, der für ein ganzes Volk entscheiden darf, dass der in eine Situation kommt, für ein ganzes Volk, nur weil das Volk ihn gewählt hat, sondern dass der entscheiden darf, dass ich jetzt da Waffen oder dass ich mich da einmische oder dass ich dieses Land überfalle. Und egal jetzt, was man über Obama sagt oder so, er tritt wirklich in die Fußstapfen seiner Vorgänger. Definitiv ist es so, dass ich mich natürlich genauso wie alle anderen Leute habe, dass da ein Schwarzer Präsident ist, kein Schwarzer, ist ein Wolf im Schafspelz, da ist es schon fast so, im schwarzen Schafpelz wahrscheinlich. Irgendwie so bescheuert eigentlich, aber es gibt nie, für mich ist Gewalt nie eine Alternative. Also Diebstahl ist für mich eine Alternative. Wenn ich nichts mehr habe oder wenn ich gerne was habe, dann glaube ich einfach, dass du mit 14 oder mit 17 oder mit 31 niemals drüber stehst, dass du nie was hast, dass du auch ein iPod klaust oder dass du einmal gern geschminkt bist oder dass das Taschengeld nicht reicht, egal was immer. Ich habe für alles Verständnis, aber nicht für Gewalt. Und trotzdem weiß ich, dass sie passiert. Also das heißt nicht so, dass für mich jeder Gewalttäter automatisch nicht lebenswert ist oder so, sondern auch den meisten ist in irgendeiner Art und Weise Gewalt angetan worden. Selbst meine Kinder haben geschlägert. Und ich habe noch nie Gewalt gebraucht, sage ich jetzt einmal ganz definitiv. Manchmal musst du, so wie ich glaube auf meiner letzten Platte, verletzen und damit du selber überleben kannst. Manchmal musst du verletzen, damit du dein Leben weiterführen kannst. Das ist legitim, sage ich jetzt einmal. Weil in erster Instanz bin ich immer nur wichtig. Und dann erst, wenn es mir gut geht, kann ich teilen. Wenn ich was habe zum Teilen, wenn ich genug Brot habe, kann ich mit dem Brot gehen. Wenn ich drei Autos habe, kann ich mit dem Auto leihen. Das ist so mein Plan eigentlich, dass es natürlich immer Leute gibt, die gerne Ferrari fahren, aber es sollte auch Leute geben dürfen, die das Leben, den ich mache, aber das Leben nicht schwerer dadurch. Verstehst? Und eigentlich ist heute die Alternative zu dem Wahnsinn, der da draußen stattfindet, ein ganz normales Leben. Und das ist teurer wie alles andere. Ein ganz normales Leben. Ganz normal. Familie, Kinder. Also, dass Gewalt keine Alternative ist, da sind wir uns ja durchaus einer Meinung. Aber was ist denn dann die Alternative? Weil, also wenn ich mit Leuten diskutiere, kommt immer eigentlich, egal was auch immer man versucht, an positivem Engagement irgendwie zu signalisieren, ja. Kommt immer diese Haltung, das ist doch alles von. Ich unterbrich dich jetzt gleich, weil ich weiß genau, was du meinst, und ich kann da einfach nur ein Wort darauf sagen, was die Alternative zu all den Gewalttaten auf dieser Welt wäre: ein ausgeglichenes Sexualleben. Das ist alles. Also, definitiv kann ich dir nichts anderes sagen als: alles, was auf dieser Welt passiert, passiert, weil Menschen sexuell nicht ausgeglichen sind. Und wie kann jemand ausgeglichen sein, wenn er zum Beispiel seine Tochter beschnitten hat? Oder wie kann jemand sexuell ausgeglichen sein, wenn jemand zwingt, seine Frau sich zu verschleiern, wenn Miniröcke verboten sind, wenn sie Frauen... Also verstehst du es mal? Das Zauberwort für all das, was auf dieser Welt passiert, ist nicht einmal Liebe, sondern eine ausgeglichene Sexualität, weil die kannst du haben, ohne dass du jemanden liebst. Andersrum ist es schon ein bisschen schwieriger. Jemanden lieben ohne Sexualität, aber Sexualität kannst du ohne Liebe. Und das ist nicht das, was der Alltag ist. Also ich muss jetzt wirklich dazu ganz banal sagen, nicht das, was ich im Internet unter Pornografie frei oder was weiß ich, Porno Free oder irgend so Red Dupe oder was so. Es gibt nicht, das meine ich nicht. Ich meine nicht Pornografie, ich meine nicht, dass ich meine Frau für mich da oben schminken muss und jetzt Strapschen. Ganz normale, banale, nicht Fortpflanzung, Sexualität, weil wir pflanzen uns nicht fort. Wir sind Menschen. Ein Hund pflanzt sich fort. Der wird zweimal im Jahr, ist die Hündin läufig oder was weiß ich, dann riechen jetzt die Rüden und dann geht es da rund. Und dann sind die Weibchen auch so, dass sie sich einen Rüden suchen. Und das ist legitim anscheinend bei Hunden, aber wir sind aufrecht gegen Menschen, die wissen, wann an ihnen Unrecht begangen wird und wann sie selbst Unrecht begehen. Und ich bin überzeugt davon, wenn diese Welt zurückfinden würde zur absolut reinen Sexualität, also dann glaube ich, aber es ist nicht mehr lösbar, es geht nicht mehr, weil, weiß ich nicht, Männer mit ihren LKWs 6 Wochen unterwegs sind und Frauen da allein daheim sitzen, es ist Ja. Irgendwas, glaube ich, ist Mitte der, ich bin jetzt 56, Mitte der 80er Jahre ist in meinem Leben etwas passiert. Vielleicht, weiß ich nicht, mit Tschernobyl oder Ende der 70er oder was. Ich kann es nicht erklären, was uns, es gibt fast nur noch Patchwork-Familien, es gibt nur noch Alleinerziehende, es gibt nur, die Ehe ist eigentlich nicht mehr leistbar. Eine normale Ehe ist nicht mehr leistbar eigentlich. Es ist verrückt geworden. Ich konnte es nur so sagen, weil ich es so sehe. Also, es ist ein Wahnsinn geworden. Du kannst es nicht aufhalten. Es gibt keinen Grund. Aber ich bin überzeugt davon, wenn heute Nacht ich einen Schalter umkippen könnte und alle Ehefrauen würden sich auf ihre Ehemänner freuen und sich wieder zu ihnen hindrehen, wenn sie ins Bett steigen. Und andersrum auch, die Ehemänner sich freuen, die Frauen, egal was auch immer, ganz normal so. Dann glaube ich, war dieses Problem dieser Erde, dann war wahrscheinlich eine ganz normale Geburtenkontrolle möglich, dann wäre ganz normal. Die Menschen würden niemand mit hungern, niemand, wir würden gerne helfen. Aber wenn ich natürlich den ganzen Tag nur so Sachen im Kopf habe und dann sieht es einmal im Kino und dann schaue ich mir das Kinoprogramm an von 12-Jährigen, von 14-Jährigen und ich habe es heute schon mal gesagt, es ist bezeichnend für diese Gesellschaft, dass sie eine Szene, wo ein Mann liebevoll den Busen von einer Frau küsst, mit 16 Jahren erst erlauben, aber wenn einer mit der Kettensäge von der Muschi aufwärts durch die Titten durchsägt und ins Blut spritzt, dann ist der Film ab 12. Es ist bezeichnend für so ein, für das, was da draußen passiert. Es ist bezeichnend, dass alle 9-Jährigen wissen, was ein Analverkehr ist. Und es ist bezeichnend, dass in Amerika 70% der Jugendlichen glauben, sie müssen ins Gesicht der Frau spritzen, weil das heute so üblich ist. Es ist bezeichnend für all das, was passiert, weil keine normale Sexualität mehr möglich ist. Ich bin überzeugt davon, dass es das ist. Und jetzt wird der nächste fragen, was ist normale Sexualität? Ich glaube nicht. Die nächste Frage kommt von dort. Mir hat das nicht gefallen, du hast gesagt, wenn du jetzt, du würdest keine Kinder mehr in die Welt setzen. Und ja. Das finde ich einfach als Aussage gefällt mir das nicht. Weil das einzigste oder eines der wenigen Alternativen, die ich machen kann, ist zum Beispiel meine Kindererziehung. Und wenn ich nicht alles falsch gemacht habe, dann ist da auch eine Generation, die wir jetzt, die einfach andere Alternativen in unserer Lebensgeschichte, in unserem Lebensweg gesucht und gefunden haben, ist das auch unser höchstes Gut, dass wir der Menschheit und diesem Planeten auch zurücklassen. Und ich bin der Meinung, dass Leute, vor allem die andere Alternativen suchen, auch ihre Kinder in diese Gesellschaft infizieren müssen, damit ein gutes Wachstum fähig ist. Das stimmt, du hast recht. Danke. Ja. Ich bin überzeugt davon, dass unser höchstes Gut unsere Kinder sind. Und ich bin auch überzeugt davon, dass natürlich unsere Kinder unsere Zukunft sind. Ist ja ganz klar, weil wir sind die Gegenwart. Definitiv sind unsere Kinder. Aber, und jetzt ist, das ist eben das. Eigentlich, ich habe es vielleicht auch falsch erklärt. Ich würde gerne die Leute, die Menschen dazu bringen, zwei Generationen auszusetzen. Verstehst du, was ich meine? Einfach Platz zu schaffen. Ich glaube, wir sind zu viele. Also ich glaube es einfach, und es wäre schön, wenn die Menschheit von selbst, ohne auf Sexualität zu verzichten, weil es gibt ja andere Arten, verstehst du, ich muss ja nicht jetzt unbedingt mich immer mit Hormonen vollstellen, sondern hey, wenn ich weiß, um was es geht, dann ist es mir das auch wert. Das ist die Alternative, dass mir die Alternative zu dem jetzigen, das immer wert ist. Dass ich 300.000 Euro Strafe zahle, dass ich 26 Auslösungen habe. Das war mir meine Alternative, in meinem Alternativleben einfach wert. Und trotzdem, im jetzigen Moment, wenn ich nochmal entscheiden könnte, würde ich es nicht tun, weil ich in meine Erziehungssachen so viele gravierende Fehler gemacht habe, wie meine Kinder auch dadurch so eingebremst habe in ihrer eigenen Kreativität, durch das, dass ich gekifft habe und geraucht habe und alle meine Kinder haben Zeichnungen gemacht oder Papa nur einen Joint in der Hand hat und das so zeigt und jetzt habe ich zwei Töchter und da mache ich das nicht mehr so. Ich rauche ja seit 10 Jahren kein Tabak mehr, also das heißt, ich rauche nicht mehr. Definitiv ist die Einstiegsdroge immer noch Nikotin und nicht Marihuana, weil wenn du nicht Nikotin rauchst und nicht rauchen kannst, dann rauchst du auch nicht Marihuana, weil du kriegst das voll nicht runter. Es ist leider Gottes so, oder Gott sei Dank, sagen wir mal so. Aber ich würde es habe die Zeit wirklich sehr genossen. Ich bin froh, dass ich immer noch kleine Kinder habe, und ich bin saufroh, dass es Menschen gibt, die immer noch den Mut haben, auch Familien zu gründen. Aber es ist, ich glaube, nicht mehr wirklich einfach. Und wenn ich halt sehe, was an Einflüssen stattfindet, alleine wenn ich meine Kinder jetzt weggebe mit 3,5 Jahren, das ist schon blöd, ist, wenn ein 2,5-jähriges Kind gestillt wird. Meine Frau hat immer bis 3, 3,5 Jahre gestillt. Das war, weißt du, dass sie die Angst machen, dass ein Kind zu Hause auf die Welt kommen kann. Das ist alles, sind alles so, weißt du, das sind, es geht nur um einen Termin, um Geld, und das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt mich nicht mehr für die, das ist einfach. Ich spreche mich ja schon wieder an, was ich sagen darf. Diese Geschichte, früher war alles besser. Also glaubst du, Familien im Zweiten Weltkrieg oder Familien zur Französischen Revolution oder egal, wo ich in die Geschichte gucke, es war noch nie einfach. Es war schon immer ein Scheißkissen, das ein Mensch zu sein. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich habe auch immer als Mensch entscheiden können, ob ich bei dem Scheiß bis nicht dabei bin. Und das unterscheide ich mich von einer Kuh oder von einem Hund oder von einer. Das ist meine Entscheidung. Und ich bin überzeugt davon, dass viele bei der Französischen Revolution nicht dabei waren. Und manche haben es vielleicht gar nicht mitbekommen. So wie ich auch. Ja. Aber was, du weißt, was ich meine. Hey, du, ich bin überzeugt davon, dass unsere Kinder unsere Zukunft sind. Und ich habe ja genug davon, also von dieser Zukunft. Also das ist schon... Ja, das ist so ein guter Schnitt. Weißt du, aber definitiv, trotz all dem ist es so, dass es schwer geworden ist, wirklich... Auch wenn dich dein Mann verlässt oder wenn du diese Gemeinschaft, die du jetzt verlässt, wenn du sagst, nein, ich mag nur ein Kind und mit dem Kind, dass du, das ist eine Alternative zu dem, was sie dir vorschlagen, nämlich mitzumachen, dabei zu sein. Jetzt musst du, glaube ich, im Kindergarten sagen, die Kinder kommen von 8 bis 12, dann musst du sie, weißt du, du musst mit den Kindern bestimmte Programme, du musst irgendeine U5 und sie müssen, ja, zum Beispiel, genau, für mich auch, meine Kinder sind alle nicht geimpft, die sind gar nicht getauft, meine Kinder. Wir können jemanden Kinder impfen, wenn das nicht taufen. Also sage ich jetzt mal so einfach. Und trotzdem habe ich in meiner ersten Ehe noch nicht die Kraft gehabt, ihm zu widerstehen. Und meine Frau hat die Kinder geimpft, aber in meiner zweiten Ehe war es einfach, dass ich bestimmte Sachen, auch das mit dem Fernseher. Ich wollte, meine Kinder dürfen natürlich eine DVD vom Maulwurf anschauen oder was weiß ich was oder Fury oder irgendwas. Aber ich will nicht, dass sie um 12 unbeaufsichtigt vor dem Fernseher sitzen und dann sehen sie einen Bericht über den Schlachthof und dann schneidet irgendein Metzger der Kuh die Halsadern auf, die Pulsadern auf und dann spritzt das Blut 3 Meter raus und ich sitze in der Küche und tue eine Reibetatsche machen für meine Kinder. Weißt du, meine Meinung, was kann denn um 12 Uhr Mittag schon passieren? Das ist, natürlich war es in der Revolution nicht einfach und auch im Dritten Reich. Aber wir sind nicht im Dritten Reich und wir sind nicht in der Revolution. Wir sitzen hier und unterhalten uns über Alternativen. Und die Alternative ist, ein ausgeglichenes Sexualleben. Die Dame dahinter. Was machst denn du gern? Dabei geht es nicht um mich, es ist eher so, also jemandem Rat zu geben. Ja, dann würde ich den fragen, was machst denn du gern? Wenn du jetzt jemandem den Rat geben solltest, irgendwie alternativ, dann würde ich den fragen, was machst denn du gern? Und wenn er sagt, ich mache gern Sachen sauber, dann sage ich, nimm einen Besen und kehr zusammen. Verstehst du, als Alternative? Ich habe mich neulich mit einem 17- oder mit einem 19-Jährigen unterhalten, ein Hochleistungssportler, der aus dem Stand irgendeinen Rückwärtssalto macht und so. Und das sage ich jetzt einfach nicht abwertend. Einer, der nichts auf die Reihe kriegt. Der die Schule geschmissen hat, kurz vorm Abschluss, und dann eben der Lehrling angefangen hat und immer den Traum hat, ich werde irgendwann Gitarrenbauer oder irgendwas. Dann sage ich, du wirst irgendwann, auch wenn du Gitarrenbauer werden willst, musst du irgendwann beginnen. Aber ich habe zu ihm gesagt, kauf dir einen Besen und kehr zusammen. Schaff es, dass du ausgelacht wirst, dass du für Idioten hinstellst. Schaff es einfach, dein eigenes Ding zu machen. Du wirst nicht gleich ein Hochleistungssportler. Du fährst zuerst ziemlich auf den Kopf, den Salto hast du auch nicht gestern dir vorgenommen und jetzt machst du ihn. Du hast ja trainiert für das. Habe ich ihm versucht zu erklären. Ich würde ihn fragen, was er gerne macht, und wenn er sagt, ich mache gerne mit Pflanzen, dann sagen, geh in eine Gärtnerei und schau, ob du einen Job kriegst für 400 Euro, oder geh rein und sag, hey, ich helfe dir ab und zu, oder tu nur Laub zusammen in Rechen. Verstehst? Und sag zu meinem Nachbarn, du, wirklich, es tut mir echt leid, dass du so einen schönen Laubbläser gekauft hast, aber schau, ich habe einen Recher. Das kann ich nur sagen, ich weiß, dass das ist. Verstehst? Also wenn ich mit Leuten unterhalte, die sagen, hey, ich möchte, dann sage ich, was machst du gerne? Was man einer filmt gerne. Dann sage ich, dann trau einfach einen Film und vielleicht schneiden zusammen oder beschäftige dich damit. Und wenn einer sagt, ich tue nichts gern, dann sage ich, dann tue nichts gern. Das sind nicht alle Menschen so. Gott sei Dank gibt es nicht 100 Millionen, die nichts gern gern. Der Mensch arbeitet gern, der Mensch ist ein Arbeitstier, der Mensch ist gern kreativ, der Mensch ist gern unterwegs, der Mensch, natürlich gibt es ein paar, die das nicht sind. Es gibt auch, weiß ich nicht, unter Hunden ein paar, die halt immer in die Wohnung einscheißen und ich lerne, dass ich nicht will. Das ist halt, also, frag ihn einfach, was er gerne tut und dann schau, dass du ihm hilfst dabei, es zu machen. Oder ihm sagen, hey, dann fang einfach an. Interessieren, weil du sagst, wo der Horn und du bist gern in der Horn, das was mit Bayern an sich zu tun hat, oder was ist das? Nein. Ja, du bist ja in deiner. Nein, also überhaupt nicht. Mit deiner Trachtenwesten und so. Das ist jetzt woanders auch sein, okay. Ja, die Trachtenwesten habe ich auch, weil es kalt ist. Traust du? Ich höre mich nicht mehr. Drucken habe ich auch nicht aus, schon her. Traditionell, international, traditionell, traditionell. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaube, dass ich gern da daheim bin, wo sich Menschen auf mich freuen, wenn ich hinkomme. Also das könnte jetzt auch banal Nürnberg sein oder Bogota, sag ich jetzt mal so, oder Pforzheim. Wenn ich da irgendwo hinkomme und ich wüsste, ich habe einen Schlüssel da dafür, ich kann reingehen, da freut sich wer. Da kenne ich mein Geschirr, da kenne ich mein Besteck, da kenne ich meine. Da weiß ich, wo was ist. Da weiß ich, dass man mich versteht, da weiß ich, dass ich dieselbe Sprache. Also egal, was ich glaube, dass das. Also es ist nicht jetzt. Es ist halt zufällig vielleicht das Garten und die Bayern, die immer mit einem bayerischen Stolz übereinander, aber da halte ich nicht wirklich viel auf diese Art von Stolz. Weil es ist für mich. Hat nichts mit dem stolzen Bayerntum zu tun, wenn ich im Wirtshaus speien darf und rauche. Und das ist, du weißt schon, das ist, die Bayern sind da irgendwie ein bisschen anders drauf, irgendwie sagen sie auch gern. Und dann bin ich ein Bayer und bin ein bisschen anders drauf, dann akzeptieren sie es nicht, weil ich als Bayer ein bisschen anders drauf bin. Also das ist schon irgendwie, darum glaube ich einer diesen Scheiß einfach nicht. Aber ich glaube, dass ich einfach gern dorthin fahre, wo ich jemanden kenne und wo ich die Landschaft kenne und wo ich einfach die Menschen kenne. Also ich gehe in eine Stadt einkaufen, wo mich die meisten kennen. Dann wohne ich in einem Ort, wo mir die meisten gehen, habe ich gute Nachbarn. Also es ist eigentlich schon, das hat was für mich mit daheim zu tun. Und meine Heimat ist aber größer. Die Heimat ist ja, ich sage jetzt mal ganz banal, die Welt. Weil wenn meine Frau und meine Kinder und alle mitziehen würden nach Afrika, dann würde ich nach Afrika ziehen wahrscheinlich noch mehr Zeit. Dann würde ich gern. Warum nie nach Afrika? Warst du seit Charlie mal wieder in Jamaika? Wir waren nirgends mehr, wir waren nur daheim. Ja. Und das ist mir nichts abgegangen. Ja. Das ist mir nichts abgegangen. Ja. Ich habe auch eine Frage, und zwar zu deinen Kindern und zum System an sich. Wenn es keine Schulpflicht gegeben hätte damals, wo dein erstes Kind 6 oder 7 Jahre alt war, hättest du es in die Schule gleich geschickt oder hättest du gesagt? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon möchte, dass mein Kind einen Brief schreiben kann und dass mein Kind auch rechnen kann, aber nicht in so einem Maß, dass man es quält damit. Ja. Das was halt für eben, ich weiß, dass es Leute gibt, die werden niemals rechnen lernen oder da meinen wir, die sind Legastheniker oder irgendwas, weil sie es halt einfach nicht interessiert oder weil ihnen egal ist, was immer, wie so ist, ich bin ein Mensch, weil ihnen da einfach die Speicherkapazität fehlt. Verstehst du, wenn du es so nimmst einfach? Und das werden wir einfach anerkennen. Ich sage jetzt einmal, ich bin Gott sei Dank in der Situation gewesen, meinem Sohn mit 14,5 Jahren finanziell auch gesehen, den Schulausstieg zu ermöglichen. Wenn er das geschmissen hat, habe ich gesagt, dann bleibt er heim. Ja. Verstehst? Aber er hat deswegen nicht mehr ein Taschengeld gekriegt, sondern gesagt, nein, du jetzt irgendwie, meinst du, musst am Samstag früh gehen, dann hilfst du mir jetzt einen Garten machen, dann kriegst du mir einen 10er oder einen 20er. Also ich habe ihm das jetzt nicht irgendwie, das war, aber ich habe ihm trotzdem nicht ständig die Hölle heiß gemacht, ey, so der Job, verdammt nochmal, es ist nur Erlung und frisst mein Kühlschrank leer. Das war nicht mein Plan. Ich weiß, dass das, ich habe es hinter mir, diesen, ich komme ja aus einem Elternhaus, da wo du praktisch nichts wert warst, wenn du keinen Job gehabt hast, hat da keiner geholfen. Ich komme aus einem Elternhaus. Für meinen Opa oder für meinen Vater war, du, war das Schlimmste, dass du nicht versichert bist oder was weiß ich. Du bist nicht versichert, du kriegst nichts von mir, wenn dir was passiert. Das war, das habe ich nicht gehabt. Das sage ich jetzt mal Gott sei Dank. Das kann sich nicht jeder leisten. Bei uns zu Hause war das der Grund, warum ich mit 15 Jahren eine Lehre gemacht habe, war, weil ich Geld verdient habe, weil meine Eltern sich damit einfach das gespart haben, mich durchzufüttern. Darf ich das jetzt so sagen? Das haben, aber ich weiß, sie waren, sie haben das nicht böse gemeint. Ich bin ihnen heute dankbar, dass ich kochen kann und dass ich mit einem Messer umgehen kann und dass ich, egal was auch immer, ich kann, ich würde darauf achten, dass meine Kinder Allgemeinbildung haben. Und da ich nicht alles weiß auf dieser Welt, brauche ich Leute, die sich Erkundigungen einziehen, und das nennt man heute Lehrer. Und eigentlich sollten sie ihren Stoff meinen Kindern so darbieten, dass es meine Kinder interessiert. Und nicht, dass sie etwas dann schaffen an Prüfung, sondern dass es sie interessiert. Weil vielleicht kommt der Meeresschildkrötenforscher dabei raus, aber der kann nicht Mathe. Und weiß nicht, wo man kommen macht und einen Doppelpunkt. Aber der hat sich immer für Meeresschildkröten interessiert, und ich merke, und ich tue das forcieren und gebe ihm Material und schaue, dass er das wird. Und der kann nicht Meeresprofessor, Forscher, irgendwas werden, weil er kein Abi hat und weil er nicht studiert, das ist es. Und das sollten wir abstellen. Das können nur wir, ich kann es ja nicht. Ich kann es nicht abstellen. Also das ist eigentlich die Alternative, wobei wir wieder bei der Alternative sind. Dass ich schon möchte, dass meine Kinder wissen, dass Damaskus nicht eine Vorstadt von New York ist. Das ist alles, das ist eigentlich, aber das gehört eigentlich jeder zu, wenn du dich mit Kindern unterhältst. Und das ist das Problem heute. Die Eltern unterhalten sich nicht mehr mit ihren Kindern. Die Computer unterhalten sich mit den Kindern. Die Eltern gehen arbeiten und schauen, dass die Waschmaschine funktioniert und dass die Miete bezahlt ist und dass der Strom und Heizöl. Das tun Eltern. Im Normalfall. Und geben ihre Kinder mit anderthalb Jahren ab, und irgendjemand lernt ihnen das, was das System denen vorgibt, was die Kinder zu lernen haben. Und ab wann sie es zu lernen haben. Weil sie nicht mehr einsehen, dass der eine 5 Jahre in der Pubertät ist und ich bin schon seit 30 Jahren drin. Also ich meine, und der andere kommt gar nicht erst rein. Dass jemand sich für das entscheidet und der andere für das entscheidet. Das ist leider Gottes, das ist das, warum ich gesagt habe, ich würde mir heute eben das überlegen mit Kindern. Oder ich darf zumindest einmal 2-3 Generationen aussetzen, dass Platz wird. Einfach nur Platz wird. Dass einmal geburtenlose Jahrgänge gibt. Nicht geburtenschwache, sondern dass du sagst, okay, ich habe es eh schon in meinem Buch, verstehst du? Es gibt keine Behindertenschulen mehr. Es gibt, wenn 5, 6, 7 Jahre keine Kinder auf die Welt kommen. Das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn sich die Welt dazu entscheidet, es wirklich anständig zu machen, anständig mit Leben umzugehen. Also, wir sind Massentierhaltung, definitiv ist es so. Wir sind Massentierhaltung. Egal, ob ich beim Bio-Gärtner arbeite oder beim Globus-Einkauf, wir sind Massentierhaltung. Wir werden gelenkt durch, ich sag, wir haben eine Systemdiktatur, die Diktator heißt Justiz. Wir haben Angst vor Strafe, vor Vorstrafen, dass wir nicht mehr weiterkommen, dass wir nicht mehr kriegen, dass wir keine Einschaltquoten haben, dass irgendwas nicht läuft, dass wir irgendwo nicht hinkommen. Und wir sind Massentierhaltung. Und trotzdem bin ich positiv. Ich möchte jetzt nicht hier, dass der Gedanke auf sich, wir müssen uns alles leben nehmen. Gar nicht, im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Wir sollten ja leben. Das ist es ja gerade, was wir nicht tun. Wir sollten auch zu ihrem Leben und zu ihrem Morgen in die Arbeit gehen und, oder am Dienstag oder am Mittwoch irgendwas mal sagen, hey, cool down. Wenn ich mir vorstelle, jetzt mit 56 bin ich ein Mechaniker, verstehst du? Ich bin der Meinung, sie sollten uns bis 25 Jahren die Möglichkeit geben, frei zu sein. Dann sollten wir von 25 bis 45 oder 50 arbeiten für diesen Staat, und dann sollten wir uns ganz langsam wieder ausklinken und sollten die neue Generation anlernen für das halbe Geld, weil die neue Generation auch die Hälfte bekommt. dazwischen verdienst viel Geld oder kannst, das ist eigentlich eine Dreifelderwirtschaft. Das ist, ich glaube, dass es nichtsdestotrotz weiß ich, dass es nicht mehr möglich ist, ohne einen wirklich großen Einschlag in die Menschheit, ein Krieg, als solche irgendwas. Es wird, keiner geht freiwillig und ich auch nicht. Ich hätte noch eine Frage zum Thema Lehrer, weil die Lehrer jetzt relativ negativ dargestellt war, wie Teil des Systems. Hast du es auch anders erlebt, also dass die Lehrer positiv vielleicht auch so einen alternativen Lebensweg gefördert haben? Und auch, ja, soweit es ihnen möglich war, natürlich. Ja. Das muss man immer dazu sagen, weißt du schon, dass es ihnen halt soweit möglich ist. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, habe ich treffe immer Lehrer, die sagen mir, es sind nicht alle so. Dann sage ich, ja, das sagen die Polizisten, die treffe auch immer. Komischerweise habe ich nicht das Bedürfnis, irgendjemandem zu sagen, es sind nicht alle Liedermacher, so wie ich. Oder das ist halt so. Ich glaube einfach, dass und da muss man aufpassen, wie man das formuliert, weil es einfach ich glaube einfach, dass du als Lehrer erkennen solltest, mit wem du es zu tun hast. Du hast da drinnen 25. Ich bin sowieso davon überzeugt, dass dieses System ganz schlecht ist mit Gesamtschulen und mit dieser. Ich bin einfach der Meinung, sie sollten die alten Dorfschulen wieder aufmachen und die Kinder sollten bis zum 12., 13. Lebensjahr im Dorf integriert mit den dort hingehen, mit dem Radl hinfahren. Ich bin sowieso dafür, dass es eigentlich einen Schulweg gibt. Nicht, dass du in den Bus einsteigst und fast 12, 15 Minuten lang steigst aus und gehst nur mit 30 Meter, sondern ich finde das einfach, das war bei uns. Wir haben 4 Kilometer oder 2 Kilometer in Schuh gehabt, da sind wir dafür losgegangen. Das hört sich blöd an, das war ja nicht vor 1000 Jahren. Das war ja erst vor 40 Jahren. Und innerhalb von 40 Jahren hat sich alles so schadartig verändert, dass keiner mehr zu Fuß 2 Kilometer gehen kann und muss sagen, ja, nein, weil die Versicherung da und der Busfahrer da und dann müssen sie da und da kann ihnen was passieren. Weißt schon, ja was, das war immer so. Und ich finde, dann gehen wir schon ein bisschen ausgepowert dorthin in die Schule, dann haben sie ein bisschen boxt und Kraft und gespult, einfach wach geworden in der Früh oder so, und dann gingen sie rein und haben sie einmal Mathe und dann haben sie einmal Deutsch. Und dann kommen zum Ausklang die etwas unwichtigeren Fächer, da war es vielleicht nicht so. Und selbst da erkenne ich, der ist für Mathe geeignet und der ist für Naturwissenschaft geeignet und der kann gut Deutsch oder der kann sich gut artikulieren, der kann gut Geschichten erzählen, der ist super auf dem Instrument. Verstehst du? Wenn ich keine Klasse habe, wenn ich 30 Schüler drin, geht das gar nicht mehr. Weil da habe ich einfach, also ich kenne es doch, auch in der Wanderschule, in Alternativschulen, wird die das nicht checken, die checken es nicht aus, die werden eine Zeit lang mitgezogen haben, natürlich bis zur 8. oder 9. Klasse. Aber trotzdem hast du die Möglichkeit dort, ohne Stress und ohne Bedrohung in die 8. Klasse zu kommen, weil es keine Note gibt, weil einfach nur Beurteilung über dich stattfindet, verstehst? Und weil ich glaube, dass besonders in der Wanderschule, es fällt mir halt so auf, dass an den Kindern auch noch etwas Gutes gesehen wird. Das ist mir in der Hauptschule überhaupt verwehrt geblieben. Wann immer da ein Elternabend war, irgendeine Sitzung, ich habe nur gehört, dass meine Kinder nichts können, scheiße sein, stören. Keiner hat zu denen gesagt, dafür geht er aufrecht und putzt den Arsch, wenn ich es selber. Niemand hat mir im Grunde genommen einmal wirklich gratuliert zu meinen Kindern, dass ich dieses System gewählt habe. Und das ist das, was ich glaube, dass ich habe meine Kinder das Gefühl gegeben, dass es mir wurscht ist, ob sie gut in Mathe sind. Ich habe eine Situation gehabt mit meinem Sohn und danach hat sich alles in meinem Leben geändert. Ich habe ihn angeschrien und ich war gewalttätig zu ihm und er hat gerät und er war 7 Jahre alt und hat irgendwas nicht gecheckt, was ich blöder Sack mit 43 check. Und das war für mich ein Augenöffner. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich will nicht so mit meinen Kindern umgehen. Ich will nicht so mit denen leben. Das ist nicht scheißegal. Dann hat er mit 14 Jahren die Schule geschmissen. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf. Ich weiß, dass der Typ es checkt, weil er geliebt wird von mir. Aus. Und irgendwann mit 17,5 oder mit 18 hat er Lehre angefangen als Bauarbeiter. Das ist mir doch, er wollte es machen. Ich habe mein Wunder, was ich bin. Künstler, meine Kinder kann ich gegen den Finger oder so ein Scheiß. Nein, der eine ist Lackierer und der andere ist am Bau und der dritte ist Koch. Das ist alles. Genial. Das verstehst du, ich habe an dem meine Kratze aus dem Auto rausschleift. Ich habe an dem was zum Essen macht, wenn ich alt bin. Ja! Und trotzdem kiffen sie wie die Sau. Und saufen wie die Aber das haben sie von dir! Nein, nicht wie die Sau! Nein! Nein, nicht wie die Sau! Nicht wie die Sau! Ja, das ist wirklich eine ganz andere Maß. Ja, das müssen sie lernen, ich habe es auch lernen müssen. Obwohl ich erst mit 26 angefangen habe, habe ich Jahre gehabt, da war ich überhaupt nie irgendwo. Und jetzt habe ich Jahre, da mag ich gar nicht erst drauf. Das ist so. Es gibt dann Frühling und dann Herbst und es gibt warme Tage und kalte. Und manchmal zieht es die warm an, obwohl es draußen warm ist. Das ist halt so. Ich kann es nicht. Ich versuche es zumindest. Kann ich immer wieder nur sagen, dass dieses Leben für mich genauso ein Versuch ist wie für alle anderen. Etwas im Einklang mit dem zu machen, was mir als Mensch ausmacht. Dass ich weiß, dass es scheiße ist, wenn ich mit 80 durch eine Ortschaft fahre, wo Kinder wohnen. Das muss ich selber wissen. Wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich es auch nicht, wie es da steht. Das ist leider Gottes, ist es so. Man kann mich nicht zwingen, etwas zu kapieren. Ich kapiere es dann über Gewalt oder über Strafe oder über Bedrohung. Kinder auch vor allem, wenn sie starr sein müssen oder schlafen sollen, dann sperre ich es im Zimmer ein, dann mache ich das Zimmer zu, dann blären sie da drin. Das ist nicht meine Pädagogik, das ist einfach nicht meins. Ich lebe mich gern dazu. Ich bin froh, wenn ich mir abends die 30 Stunden nehmen kann. Meistens klage ich eh wieder rein um 7, weil ich wahrscheinlich müde genug bin, auch schlafen dann. Dann bleibe ich gleich im Bett. Weißt du, dann mache ich mich müde und dann fertig. Ich habe keinen Fernseher. Und die tun jetzt SMS schreiben. Also gehe ich meistens um 7, habe ich 8, wenn meine Töchter ins Bett noch flackert und irgendwann geht meine Frau. Und das ist halt dann so. Das ist für mich total legitim. Und eine Zeit lang war es nicht. Es hat mich keiner daran gehindert, das anders zu machen, als wir es gemacht haben. Und heute weißt du schon, die Eltern sind da hinterher, die Lehrer spionieren. Heute kriegst du schon Stress, wenn du eine normale Zigarette auf dem Schulhof rauchst. Aber sie verkaufen es ihnen. Vor dem Schulhof hängen sie in die Automaten rum. Es gibt Demonstrationen gegen Nichtraucherkneipen. Verstehst du? Und dann wollen wir, dass unsere Kinder nicht rauchen. Das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Das ist, ich probiere selbst das zu machen. Ich habe es auch nicht aufgehört, weil es ungesund war, sondern ich wollte es nicht mehr. Ich wollte es meinen Kindern nicht mehr vormachen. Aus. Ich esse kein Fleisch, weil ich krank bin, sondern ich esse kein Fleisch, weil ich finde, dass man so mit Lebewesen nicht umgeht. Bloß damit es bei mir am Tisch liegt. Ich habe kein Handy, weil ich der Meinung bin, dass ich ein Glück habe. Nicht für das, was sie dafür tun, weißt du schon? Also eben das mit den Kindern in den Medien, dass sie da sterben, das ist halt nicht meins. Und trotzdem fahre ich Benzin und fahre mit dem Auto und versuche hier in dieser Welt dabei zu bleiben. Aber manche Sachen weiß ich einfach, die brauche ich nicht. Okay, da gehört Fleisch dazu und ein Handy. Deswegen wäre ich gerne für eine Raucherpause. Kann ich dir das nicht anbieten? Da bin ich gnadenlos. Nein, wir können es auch beenden, es ist eh alles gesagt eigentlich. Wir sind da knapp über der Zeit. Also eine lange Pause, bis wir Hans das nächste Mal wieder hier begrüßen dürfen. Vielleicht dann mit Gitarre. Wer weiß, ob es mich da noch gibt. Ich mache mir keine Gedanken über die Zukunft. Ich weiß, dass die Vergangenheit, das ist, was ich weiß. Und das versuche ich jetzt einfach nur jemandem zu erzählen. Und mir freut es, dass das ab und zu wen interessiert. Danke. Du hast mir eigentlich alles vorweggenommen. Hans, ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr so aufmerksam zugehört habt, so schöne Fragen gestellt habt. Wie gesagt, es ist der Auftakt der Woche hier im Kupferdächtler. Es gibt noch die ganze Woche Programm zum Thema Ich, zum Thema Identität. Ganz besonders hinweisen darf ich am Donnerstag auf den Poetry Slam. Da stehen wieder Leute hier auf der Bühne und erzählen euch was. Donnerstagabend Poetry Slam über das Thema Ich, Identität. Ich würde mich freuen, viele von euch wieder dort zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. ausgewogene Sexualität. Ich wünsche euch einen schönen Abend.